Ja. Doreen, hallo. Jetzt, hallo. Jetzt nehmen wir übrigens Rolf. Doreen. Hallo. Hallo. Doreen. Ja. Ich habe gehört, ihr Schwibschwager wollte nicht mehr senden. Da hat er uns die Doreen durchgeschickt. Nö. Die alte Drecksau. Der wollte schon senden. Der hat ja aber immer ingeschissen beim Senden. Doreen. Bei Google Plus heißt sie zünftige Dreilachstute, ist das richtig? Warum hast du so einen dummen Akzent, sag mal? Du kommst mal aus Biznitz, war, du dummes Schwein. Biznitzer. Den kenn ich doch, die dummen Wichser. So, übrigens wollte ich noch on air sagen, Rebecca, du Hure. Ich habe mir jetzt übrigens heute habe ich mir ein Tablet angeguckt. Ein Tablet, ja. Beim Real hatten die Tablete für 95 Euro. Oh, jetzt habe ich mir hier die Rama Creme Fin geholt anstatt ein Dressing. Ach, das kann doch. Versuch's doch mal. Ja. Geh doch an die Sache, Maria. Ja, Pfeffersteaksoße, die ich reklamieren wollte vom Kaufland. Trotzdem angeschaut. Einkaufstour, den Roller habe ich mir trotzdem angeschaut. Statt 1650 Euro kostete er aber 1850 Euro. Begründung? Doppelpunkt, größere Reifen. Hashtag. Hallo! Ich habe jetzt übrigens die erste Anfrage auf meinem neuen Twitter-Profil bekommen, was denn mit Non-PG sei. Das wird mich nicht. Oh, zum nächsten Thema. Schon. Ist ja nicht so, dass ich das Non-PG mich nicht interessiert. Aber es ist, also mittlerweile hat man aufgespürt. Also ich habe mich ja versucht, mit allen Mitteln zu tarnen. Ja, man, bin auch überrascht. Was geht? Ich habe meinen Namen nämlich hier zusammengeschrieben und die Buchstaben nicht geändert. Mhm. Und dennoch haben sie mich gefunden nach schon 24 Stunden. Möchtest du da ein offizielles Statement abgeben? Wieso? Das offizielle Statement sieht man, glaube ich, wenn man auf non-pg.de geht. ist jetzt eigentlich jemand von euch bei Google Plus? Ich bin bei Google Plus. Oh, unter welchem Pseudonym? Kannst du das offen sagen oder willst du es lieber verschlüsseln über eine Skype-Nachricht? Ich kann das sagen. Ich muss nur nachgucken. Du hast dich noch nicht durchgedrungen. Nein, ich muss da ja meinen Namen angeben. Die sind ja völlig krank, die Leute. Aber die wollen mir was vorschreiben. Aber warum machst du denn nicht El Pocho? Da habe ich auch gesagt. Weil ich dann auch bei YouTube und so weiter so heiße. Und aber bist du dir da sicher? Weil ich hatte mich als ich habe einen Namen benutzt und trotzdem mit einem Non-PG-Profil bei YouTube gehabt. Und da wurde nicht mal, da konnte ich wählen, ob ich meinen richtigen Namen anzeigen lassen möchte oder. Also bei YouTube zumindest. Das ist auch richtig, das mache ich ja auch. Aber wenn ich bei Google Plus was ändere, bezieht sich das auf alle Google-Produkte, die ich nutze. Das heißt, dann musst du automatisch deinen YouTube-Kanal als den Namen, den du. Als bei Hans Wurst, den ich dann erstelle, wähle. Genau. Ja, aber. Gut. Ist halt deine Ideologie. Da möchte ich dir auch nicht reinquatschen. Das ist auch absolut in Ordnung, das kannst du mir auch so sagen, aber diese Ideologie, die bleibt halt. Das ist genauso so. Es würde halt auch nicht, ich würde mich auch nicht bei Facebook anmelden, das sage ich jetzt auch mal on air, selbst wenn es in der Hölle schwarz schneien würde. Wie on air? Ja, weil das muss man ja mal sagen, wie es ist. Achso, ja, naja, gut, bei Facebook verstehe ich es noch, weil, also ganz ehrlich, Facebook ist nicht benutzbar. Das ist das Schlechteste, was es so gibt. Allein diese Software ist so im Eimer. Das ist einfach eine Katastrophe, dieses Produkt. Aber Google Plus. Ich bin auch wieder bei Elite Partner zurückgegangen. Ja, das ist es. Denn da sind Singles mit Niveau. Ja. Akademiker mit. Ach nee, die waren woanders. Akademiker mit Niveau, so sieht es nämlich aus. Und da musst du dich überhaupt nicht wundern, wenn dann einer wieder deinen Penis fressen will. Das ist übrigens Anpfiff hier, ne? Beim Confed Cup. Ja, war schon. Kann man den denn? Braucht man da Sport 1. Sport 1. Kriegt man das irgendwie über ein iPad? Wenn du so ein kleines. Kriegt man das über ein iPad? Stimmt. Sport 1 Livestream dann wahrscheinlich fast mal eingeben, wa? Dann kannst du die Sattu-App runterladen. Oh, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt warte ich doch, Chris, einfach diese gepflegten 3 Tage, bis ich dann endlich mein neues iPad benutzen darf. Hier, Fußball live, U21 Europameisterschaft. Ja, das ist es. Nee, das ist es halt okay. Nicht. Warum, wo kommt das bei Sport 1? Kommt das nicht bei mir? Auf Sport1.de kommt U21, aber auf Sport1 TV, Television Entertainment. Das verwirrt mich völlig. Konglomerat, da kommt Confed Cup. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier nicht was im Internet gibt. Ich habe ja so ein Internet, habe ich ja. Ja. Hast du auch Sky? Ich habe auch Sky. Ja. Aber nicht mehr lange. Nee. Also. Dann ist nämlich Schluss mit lustig. Mhm. Dann lade ich nämlich nur noch illegal down. So, ein Ticker, der reicht. Ah, hier ist Satu. Mhm. Wollen wir unsere kleine eigene Payback-Countdown-Show machen? Oh, jetzt geht's los! Oh, den Ton ausgemacht. Wir müssen mal erstmal gucken, dass der Bildschirm, also nichts verraten. Nee. Der Bildschirm ist so klein, dass man tatsächlich noch nicht mal, also man kann wirklich nicht erkennen, wer das spielt. Warte mal, ich versuch's mal. Brasilien gegen, also Japan kann es nicht sein, deswegen vermute Japan. Ja. Und gespielt sind irgendwas, sind nur 3 Zahlen bei mir angezeigt. Das ist noch richtig, ja. 2,05 bin ich jetzt. Ich bin bei 2,24. Ich bin bei 1,30. Boah, Chris hat aufgeholt mit seiner Leitung. Ja. Ja, Drossel kommen, sage ich da nur. Mhm. Ja. Ist ja wahnsinnig spannendes Spiel. Was glaubt ihr denn, wer Catchmeister wird am Sonntag? Also ich bin da ja hin und her gerissen zwischen Ryback und Cena. Aber ich glaube, viel mehr Auswahl hat man auch nicht. Mhm. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn der Ole Ryback gewinnt, aber ich denke John Cena. Oh, Tor! Ja, Tor? Mhm. Ja. Neymar, mach das Ding. Ja. Hey. Ich habe es beim Pocho gehört, lustigerweise. Ich dachte, ich hätte es bei mir gehört, aber ich habe es beim Pocho gehört. Pocho, das ist ja eine unfassbare Transferleistung, die dir. Also eigentlich kann ich ja das Tattoo ausmachen. Aber ein schönes Tor, muss man schon sagen. Du. Die Telekom spricht ja davon, dass Sachen wie IPTV, wenn Nutzer davon nicht betroffen sind, von dieser Drossel-Angelegenheit. Und das merkt man dann halt, ne? Aber nur, wenn du Telekom-Kunde bist, also mit IPTV Telekom. Ja, ja, natürlich. Also wenn ich Satu nutze, ist es schon. Wobei, ja, sie sind ja jetzt mittlerweile zurückgerudert. Es ist ja, ja nicht mehr die richtige 2M-Mitleid, die da bleiben wird, das ist ja auch nicht wirklich. Chris, wie heißt du denn jetzt bei Skype? Bei hab ich wieder vergessen. Dennis Retzler habe ich mir kurz schon vorgeschlagen. Nee. Um einen ganz idiotischen Namen zu nennen. Habe ich schon geblockt, genau wie bei app.net. Ja. Also übrigens, da kann ich mal kurz, wenn das hier schon on air ist, sagen, also ich hätte bei app.net eine Adresse @reds zu verkaufen, falls da irgendjemand Interesse hat. Das habe ich hier sichern lassen. @reds.de habe ich sichern lassen. @reds.de Was ist alles? Du musst nochmal anfangen. Also ich habe sichern lassen @reds.de. Ja, @reds.de, Podcast, Reds Podcast. Das war's. Dann habe ich noch, dann bin ich noch in der Vollmacht von TOH, Talk of Honor, talkofhonor.de, TOH.de, TOH Podcast und Talk of Honor Podcast. Aber das finde ich gemein. Ich habe jetzt mir die Pre-Show. Du musst sagen, ich habe mir heute die Pre-Show angehört von denen. Ich nicht. Ich schon. Und ich muss wirklich sagen, der neue Typ, der mit dem, also es ist ja jetzt noch ein neuer dabei. Potscher, hast du den gehört, schon den Björn oder wie der heißt? Ich habe 3 Viertel davon gehört. Hm? Wie findest du den Björn? Ich finde ihn gut. Manchmal ein bisschen zerstreut. Ich habe mir nach der Arbeit angehört, so nebenbei und ja. Wo hast du dir das angehört? Okay. Pocho, nach der Arbeit, nebenbei. Du bist ja wirklich ein perverses Schwein, du. Nee, Pocho, mehr musst du nicht sagen. Also die Reaktion von dir habe ich eindeutig verstanden. Wäre dir nicht so gut. Doch. Du kannst okay. Nicht einknicken. Jürgi hat ja gar nichts mehr zu sagen. Genau. Mittlerweile werde ich angerufen und rufe nicht an. Du bist das Weak Link. Ja. Nee, sag mal ehrlich jetzt, findest du den jetzt okay oder nicht so? Naja, ich habe das war die erste Sendung, die ich mit ihm gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob er mehr schon gemacht hat, aber das war schon in Ordnung. Wenn du gesagt hättest, will ich nichts dazu sagen, wäre noch besser. Du hast ja, aber das wäre dann auch nicht meine Meinung gewesen. Was habe ich dann davon? 1-0 für Brasilien. Mhm. Was ist denn jetzt hier mit Google Plus, Moltes Huntinger? Wo sehe ich denn, wie ich da heiße? Naja. Und zwar nicht neben deinem Bild. Hast du deinen üblichen Namen genommen oder was anderes? Ich habe meinen bürgerlichen Namen genommen. Chris Hitler? Mhm. Voll ausgeschrieben oder? Hitler, wie man spricht. Okay. Voll ausgeschrieben, auch Vornamen voll ausgeschrieben. Mit Doppel-S, ne? Wegen ja, habe ich einen. Nee, finde da nicht. Keine Ergebnisse. Ich suche also, dich. Was? So, such einfach dich. Ja, ich heiße da übrigens. Das ist der Name hier. Ich habe ihn mal bei Facebook gesehen. Ja, sicher. Mehr habe ich nicht. Ja, aber da finde ich gar nichts. Bist du irgendwie so ein illegaler User, den man nicht ansurfen darf oder so? Und Such dich doch mal. Ich such dich mal. Und ich hab dich schon, guck mal. Ja, und jetzt habe ich da was gedrückt mit einem Plus und einem Eins. Ja, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ich habe dich hinzugefügt in meinen Kreis. Schön. Circle. Aber ich sehe davon nichts. Warte mal, ich muss mal einen neuen Circle erstellen. Warte, den Circle nenne ich Homus. Schwule Schwarze mit großen Schwänzen. Da möchte ich drin sein. Bitte nenn den so. Und mach ihn öffentlich. Schwule Schwarze mit großen Schwänzen. Nee, danke. So, ich müsste jetzt eigentlich hier in meiner... Ja, jetzt leuchtet meine Bimmel hier. Christoph. Oh. Also, jetzt muss ich dich hier anklicken. Du hast ja noch überhaupt gar nichts gemacht. Nö. Du hast noch nicht mal ein Bildchen gemacht. Mhm. Kann ich denn jetzt mit Chrissy hier? Chrissy. Ah, oh, ein schönes Tor. Das habe ich auch gesehen. Wo ist denn jetzt hast du auch echt das Tor gesehen. Ja, beim Replay. Ah, ja. Neymar ist ja gut. Chrissy, wie kann ich denn Chrissy hier anklicken? Mhm. Hast du dein Profil irgendwie, dass man dich nicht anmuscheln kann oder so? Ich habe doch nichts gemacht. Ich gehe mal auf Einstellung. Das ist ja, da wirst du ja, da wird ja. Der Botsch hat recht. Da wird er selbst gefreut, wenn dir da vorgeschrieben. So. Ja, ich sehe schon, dass du mich zu deinen Kreisen hinzugefügt hast. Du bist im Inner Circle sozusagen. Ja, genau. Stream Layout. Also ist natürlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Merkt man schon. Also man weiß jetzt nicht unbedingt, wo man herausfindet. Ah, hier, in den Kreisen von anderen. Eine Person. So. Personen, die sich erst vor kurzem zu. Oh, da müsst ihr gleich gucken, da hat jemand ganz Besonderes den Ball gefangen im Publikum. Das müsst ihr euch gleich mal. Oh, da müsst ihr euch kurz gucken, Ricky. Ja, hat sie schöne Brüste etwa? Nee, es wird schlimmer. Guck du, einfach. Ich habe heute. Ist der Matze Schwarzer im Publikum? auf einer Trage. Ah, das ist ja schön. Das ist doch der von deiner ehemaligen. Das ist doch der von deinem alten Podcast, ist das doch gewesen, oder? Der immer so blinzelt. Ach so, der Julian oder wie der hieß, Jonas. Sag mal hallo. Hallo. Hallo Melli, wir machen übrigens gerade einen Podcast. Genau. Ja, klar. Glaubst du wirklich nicht? Ja, aber ich nehme das nicht ernst. Jetzt habe ich dich, Chris. Ja? Ja, ich mache dich bei Freunde, nicht bei Bekannte. Ein Unterschied. Naja, Freunde sind halt wert. Ja. Tobi ist auch bei Freunde drin. Ah, du bist aber. Ja, aber der ignoriert. Der ignoriert alle Social Medias. Der ist zwar überall angemeldet, aber benutzt keine davon. So, jetzt mache ich mal einen neuen Hangout. Jetzt will ich mal wissen, wie das hier funktioniert. Jetzt mache ich mal Christopher. So. Warte mal. Dein Ding gerade an? Warte mal, geht das nicht am PC? Das geht auch mit der App. Das habe ich dir geschrieben. Hey. Aber mit der Saft, der ist gleich. Oh, something's not right, schreibt er mir jetzt. Jetzt geht's wieder. Wie geht denn das hier, Google Plus, auf dem Page? Musst du so anleiern. Plus? Wo mache ich denn das? Na, da steht doch ganz oben in deiner Leiste links. Bist du schon angemeldet auf deinem Computer? Mit meinem alten Account. Ja, dann musst du ja erstmal mit deinem neuen nicht anmelden. Okay, dann machen wir das mal. Das ist ja wirklich selten. So, dann machen wir mal einen neuen Account anmelden. Und Potsch, dich kann man nun wirklich nicht dazu. Das wäre so eine tolle Art und Weise zu kommunizieren, jetzt wo ich doch auch wieder mobiles Internet immer dabei habe. Ja. Jetzt, wo auch nichts mehr im Social Media Bereich machen muss. Ja, jetzt habe ich immer alles dabei. Soll ich nicht nach Zecken untersuchen? Was? Ich hab eine Taschenlampe mit einem Halogenstrahler an der Zunge. Ja. An dein verschwitztes Löchlein will ich. Nee, das geht gar nicht. Da ist gerade Pirat da. Ist der Pirat da, ne? Hallo, hier ist gerade eine senderähnliche Maßnahme. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele deiner Zuhörer genau wissen, was ein Pirat ist und auch wissen, was ein verschwitztes Loch ist. Das sind keine Catch-Fans hier. Ja, genau deswegen wissen die es ja. Die anderen kennst du von Videos. Pocho. Bitte. Diese App-Variante, die ich dir mal unterschwellig unterbreitet habe. Ganz unterschwellig. Ja, es wäre doch was. Guck mal, da können wir eine Hangout-Party machen, Chris. Ja, guck mal. Vielleicht mit Ding hier, mit Howard Finkel. Hallo, mein Name ist Ricky. Secret ist Honor, seit Secret ist hier with Fink. Hey. So. Hey, Fink, you looks pretty shitty. You looks old and... Ah, jetzt habe ich's. Siehst du mich jetzt? Los. Web 2.0. Es ist unfassbar. Aber du musst dir ein Profilbild machen, dieses blaue ohne Kopf und dieser Hintergrund. Guck mal, wie toll das bei mir aussieht. Warte mal. Okay, komm mal her. Du musst auch Licht anmachen. Tobi Bäuerle. Tobias heißt der doch da. Ach, das Melli ist auch bei Google Plus. Melli ist auch bei Google Plus. Was? Ich bin bei Google Plus. Ja, ich habe dich da mal angemeldet. Ich wusste gar nichts. Weil, nee, ich wollte mit so einem Frauen-Account wollte ich junge Mädchen klar machen. Wieso mit einem Frauen-Account? Lesben, junge Lesben. Also guck da, schwarz in kleinen Punkten, so war das auch. Ja, manche sind aber auch Mitesser. Da kann ich nicht ausdrücken, da übergebe ich mich. Du sollst doch nichts ausdrücken. Das sind deine Muttermale, du Doofkopf. Nein, da sind auch Mitesser. Da, ich breche dir ihren Rücken. Ich hab doch, also sag mal, was denkt denn der Chris? Ich habe hier ganzen Rücken. Das ist nicht nur der Chris, Polo ist auch da, Pocho. Folg dich mal ein wenig nach vorne. Ja, genau so. Doofkopf. So. Wenn du pupst, dann gibt's was. Also meinst du mal. Aber bei dem einen Leberfleck denke ich, jedes Mal, hat sie sich dann irgendwie abgeputzt oder ist das. Also das ist ja. Da muss man ja fast sagen, das ist ja. Aber du hast ja den ganzen Video. Das ganze Po noch voll Klabusterbeeren. Ich habe keine Klabusterbeeren. Das wird hier aufgenommen, Melli. Hör mal auf. Sag ihm mal, der soll die Fresse halten. Jetzt hör doch mal auf, meinen Körper zu. Soll ich es untersuchen oder nicht? Dreh dich mal ein bisschen mehr ins Licht. Da ist keine Kamera an. Das kann ich nicht. Guck mal hier weiter. Das stinkt, mach zu. Jetzt hör doch mal auf. Mach mal hier mal die Busen hoch. Jetzt, wo der nicht mehr catchen macht, da ist er richtig pubertär geworden. Wie soll ich denn da nehmen? Und ich muss hier. Ja. Das zeigt das andere nicht, oder was? Nee, das kann ich nicht. Ich begreife das hier nicht, das Google Plus. Die wollen wirklich den Namen von einem haben. Und ich habe denen jetzt meinen Namen vorgeschlagen, wenn sie den nicht annehmen, haben sie Pech gehabt. Du bist doch schizophren, hör doch mal auf, du geisteskrankes Stück Scheiße. Aber du kannst dich doch nur für. Du machst halt nur einen Account für deinen iOS. Du benutzt doch wahrscheinlich die ganzen Socials eh nur per iOS, oder bin ich da falsch gewickelt? Twitter und so. Machst du doch per iOS, oder? Nee, mach ich nicht per iOS. Mach ich per Rechner. Echt? Was? Nutzt du es gar nicht auf Doch, Meifen? Klar, unterwegs halt. Aber ungern, oder was? Also, bei mir ist es so, also, wenn ich Twitter benutze, dann nehme ich eigentlich fast immer nur das iPad. Auch wenn ich am Rechner sitze. Ich lese, in der Zeit, wenn ich vorm Rechner sitze, dann lese ich auch wirklich jeden Scheiß bei Twitter mit. Und von daher ist das am Computer echt komfortabel. Ja, damit fange ich ja jetzt auch an. Okay. Nee, aber das wäre ja eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du dich ja doch überzeugen lassen, nur für dein iOS. Weil ich finde das echt mit diesem Party-Hangout-Party, finde ich echt eine gute Idee. Hangout-Party, wie das schon klingt. Hey, Melli, ich kann heute nicht, mach eine Hangout-Party. Mit dem Howard Finkel und anderen desillusionierten Alt-Catch-Fans. Ja. Jetzt, Chris, jetzt mal ehrlich, hast du es jetzt immer echt nicht kapiert hier? Doch, ich bin jetzt bei Freunde, Bekannte hinzufügen, so. Da hast du denn jetzt dein Hangout schon rausgehangen? Ich habe hier gar nicht diese Auffotze, die ich auch in der App habe. Nee, guck mal, wenn du rechts guckst, steht doch, bist du jetzt in deinem Homescreen, auf Profil, auf Übersicht. Ich bin auf mein Profil. Bist du auf Übersicht? Nee. Links oben unter dem Google Plus Zeichen, da, wenn du da nur drüber hoverst, dann öffnet sich dein. Da hovert nichts. Also, wenn ich da hover, dann kommt da nichts. Unter Google Plus, was steht da? Ah, hier weiter, warte, Entschuldigung. Das ist eine so benutzerfreundliche App. Das ist benutzerfreundlich, aber du darfst nicht vergessen. Mein iPad ist leer, jetzt muss ich es am PC machen, ihr Nazis. Mit einem Wahnsinnigen sprichst. Der Mensch kennt sich wirklich überhaupt nicht aus mit Computern offensichtlich. So, Foto hochladen. So, das ist wieder schon mal was. Was? Ja. Wo bist du denn? Ich muss doch mal hier die ganze Sau. Ach, du willst gar nicht mit mir ein Hangout machen. Ich will ja gleich einen Hangout. Wie machst du mit mir ein Hangout? So, jetzt habe ich das Bild erstmal hochgeladen von Potschos Freundin, die Sperma im Gesicht hat. Ja, wunderbar. Ein Wett-Hangout können wir mal machen. Mit Potscho. Potscho, jetzt mit diesem iOS, nee, ist nix. Du verdienst doch nichts daran, oder? Es klingt fast so. Nein, aber ich finde es so wahnsinnig geschickt für unterwegs. Ich sitze aber gerade gut zu Hause, um ehrlich zu sein. Potscho, hast du gerade untenrum nichts an? Richtig. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht, dein letztes Wort sein. Der hat eine Ideologie, der Potscho. Ist doch logisch. Aber die habe ich auch gebrochen gestern. Ja. Jetzt habe ich ja verstanden, was du meinst. Potscho, mal ganz ehrlich, du kannst da auch UFC folgen und Spiegel Online. Das ist ja toll, dass ich das da kann. Okay, ich verstehe, dass das keine Argumente sind heutzutage, aber bessere fielen mir nicht ein. Nein, aber, ach Mann, ich finde es echt geschickt, wenn man zu dritt mal was schreiben will, ist Google Plus, wenn man Facebook nicht benutzen möchte, echt nicht schlecht. Also, bei WhatsApp ist es doch viel blöder, wenn man nur ein iPad hat. Ricky, gedulde dich, ist es gleich alles so weit, dass wir einen Hangout machen können. Du wirst dich auch abfeiern, wenn du gleich mein Profilbild sehen wirst. Ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Soll ich es mal sagen? Nein. Oder soll ich es lieber schreiben? Lieber schreiben. Also ich habe eine Vermutung, aber es könnte auch was anderes sein. Aber ich tippe mal, das ist ein Podcaster, möchte ich ihn nicht nennen, aber bin ich da auf dem richtigen Weg? Oh, hier, wer kennt das Team? Welches Team ist das? Ja, das ist Caitlin. Genau. Nee, AJ! Und den so dann es ruft gerade meine AJ an, einen Moment bitte. Muss auch noch Zecken suchen, wa? Online. Ja. Hangout, sage ich dann nur. Ja, dafür ist der Hangout gut, ganz genau. Muss man denn schon nach Zecken suchen bei dir in der Gegend, wenn man einfach nur über die Straße geht? Oh, gut, das ist bestimmt. Potscho. Ja. Mir ist heute der Schlauch rausgefallen. Ja. Und zwar der von der Klimaanlage. Der Abluftschlauch ist ja, okay. Aus dem Fenster raus. Wahrscheinlich, als ich gegangen bin, um mir irgendwas von Apple zu kaufen. Und als ich wiederkam, ist praktisch die ganze heiße Abluft, die nach draußen gepustet werden sollte, damit mein Raum wohl klimatisiert ist, wurde, kannst du es dir schon ungefähr vorstellen, nach innen geplant. Ich sehe einen Versicherungsschaden. Ich bin gegangen bei 26 Grad in der Wohnung. Dachte, ich komme wieder bei 21. Es waren aber 29. Naja, willst du da schon machen. Naja. Für manche Reptilien soll das ja ganz angenehm sein. Oh. Ja, wegen Schlange, wa? Schlange. Mhm. Geht's dem Hamster gut? Ja. Was sagst du? Geht's dem Hamster gut? Oh, den können wir ja mal rauslocken. Warte mal. So. Komm, ein bisschen Chips essen. Ich habe auch noch tolle Chips da. Ich habe mir heute ein iPad versucht zu kaufen. Beziehungsweise ich habe mir eins gekauft. Ich war live dabei. Ja. Und zwar die ganze Zeit. Aber jetzt was reicht dir denn an Twitter im Moment nicht, dass du jetzt Google Plus haben musst? Also pass auf, Ricky, ich bin da. Ricky! Boah, ist der denn out? Ah, da ist er! Jetzt leuchtet er grün! Oh, ist das ein tolles Gefühl, wenn einer zum ersten Mal grün leuchtet. Wie findest du mein Bild? Moment. Bei mir bist du noch eine blaue, nichtssagende Kulisse. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch geprüft, wa? Ja, genau, ob es ein echtes... Ah! Oh, schön! Schön! War auch ein bisschen eklig, untenrum. jetzt hat der Potscho eine wichtige Frage gestellt. Die was denn? Natürlich zu beantworten. Warum ich auf einmal so auf Google Plus abfahre? Möchte ich auch mal wissen. Okay. Das liegt daran, dass ich mir überlegt habe, wie man mit, also geschmeidig mit dir und dir ein Gemeinschaftsgespräch führen kann, auf eine einfache Art und Weise. Und da Facebook ja nicht in Frage kommt und WhatsApp für mich nicht möglich ist, kam ich auf Google Plus und ich habe es mir nur mal angeguckt, weil ich dachte, also das letzte Mal, als ich mir Google Plus angeguckt habe, war es eine Zumutung. Also das war einfach nicht benutzbar, das war eine Katastrophe. Und dann habe ich es mal einfach nur so angeguckt, wie die Darstellung ist und was es da alles so zu folgen gibt, sage ich jetzt mal, weil ob ich jetzt die UFC und Spiegel Online und den ganzen Mist bei Facebook followe oder bei Google Plus, ist ja eigentlich wurscht. Du warst also solution driven. Ja, ich habe halt einfach mal geguckt, so, und dann finde ich die Darstellung, finde ich viel besser, und weißt du, was noch richtig geil ist? Jetzt. Wenn du einen neuen Post hast, wird da nicht sowas wie 683 Kommentare, wo du genau weißt, wenn du zu irgendwas dazu schreibst, da kannst du es dir auch irgendwo hier auf dem Papier schreiben und zum Fenster rausschmeißen. Es sieht keiner. Also das ist alles ein bisschen heimeliger. Das ist auch das, was mir bei App.net gefällt. Mir gefällt App.net. Gefällt mir wirklich. Das, ja. Aber ich verstehe, natürlich ist natürlich da jetzt noch nicht mega viel los, aber das finde ich okay. Finde ich wirklich. Es gibt, also ich kann mir vorstellen, für die Kommunikation, weil Chris, du hast ja heute gesagt, dass genau, ich habe gesagt, dass so wenig bei App.net los ist, aber für mich ist ganz klar, dass wenn das Ding, ich möchte nicht sagen in den Mainstream kommt, aber wenn da mal wirklich ein bisschen was los ist, dann werde ich komplett umsteigen, weil... Es gibt halt keine Beschränkungen. Genau, es gibt keine... Ich hätte die Chilis kleiner schneiden sollen. weil das ist alleine schon, wenn ich meine Filmreviews schreibe, dann bin ich bei 140 Zeichen einfach zu begrenzt. Weißt du? Da kann ich dir mal ein Kontraargument geben. Ist es nicht genau, weil du nur 140 Zeichen hast? Ja, weil ich kann da auch so eine Fotze reinmachen und dann können die anderen Leute woanders weiterlesen. Ja, ganz genau. Oder das. Oder ist es nicht toll, dass du nach 140 Zeichen dich darauf beschränken musst und den Gedanken sozusagen komprimierst auf das, was die Aussage sein soll? Ich glaube, Pocho, für dich ist Twitter wirklich, will ich überhaupt nicht schlecht reden. Das ist nämlich deswegen, du benutzt die Twitter-App an sich. Und das ist, wenn du eine andere App benutzen möchtest, dann wird Twitter zum Problem mittlerweile, weil du Einschränkungen hast, ohne Ende. Okay. Und weil Twitter auch diese Third-Party-Apps enorm einschränkt. In Zukunft gibt es ja diese komische Regel, dass die nur noch so und so viele Accounts da vergeben dürfen und ach, das ist alles... Aber die Twitter-App als solche ist doch eine Katastrophe. Ich weiß es nicht, wenn du nur ein Profil hast, könnte ich mir vorstellen, dass du damit klarkommst. Übrigens, mit NetBot kannst du verschiedene Profile machen. Ja, ja, du meinst, ja, genau, aber du kannst es nicht auf dem Dings hier, auf dem OS gibt es das nicht, das wollte ich sagen, ja. Was hast du? Hast du schon dieses, Ich habe Kiwi jetzt auf OS. Und auf iOS habe ich NetBot, aber da soll Ding ganz gut sein. Happy heißt das, und da ist das A groß geschrieben, Happy. Okay. Die App soll der Bringer sein, die kostet halt 1,39, das ist mir das noch nicht wert. Ja. Aber ich wollte das doch mal kurz, ja? Jeder Cent für App.net, für NetBot und Tweetbot ist wert. Tweetbot ist, allein diese Mute-Funktion, die ist mir schon 5 Euro wert. Ja, die ist dass ich da einen Hashtag muten kann, wenn wieder diese scheiß DSDS-Scheiße losgeht. Einfach den Hashtag muten, bam. Kannst du auf App.net eigentlich grundsätzlich muten oder auch nur mit Net-Dingsbums? Ich benutze leider nur NetBot. Du kannst auf App.net, kannst du auf App.net kannst du muten. Also egal was. Kannst alles muten. Aber Happy sieht schon geil aus. Das musst du ja mal angucken, Chris. Happy ist schon geil. Das ist wirklich eine coole App. Aber wie gesagt, man könnte jetzt sagen, mein Gott, den 1 Euro. Aber gut, oder die 3 Euro oder was es kostet. Ne, 1,49 glaube ich waren es. Aber wenn du halt 1,49 da bezahlst, und benutzt es halt gar nicht, dann benutze ich doch lieber die 1,49 für was ich dann benutze. Also, genau. Das ist halt so der Punkt. Ich gucke mir gerade, die haben eine neue Seite fürs iPad gemacht auf Apple. Ich muss mal gucken, was ich da gekauft habe überhaupt. Ich würde es gerne mal in der Abmessung sehen. Im Vergleich zum. Ich hatte das 2er. Das was? Das 2er hatte ich. Das ist ja kleiner, das iPad 4, oder? Das ist dünner. Ja. Dünner ist es auf jeden Fall. Aber das Zweier, da hast du das jetzt gar nicht mehr, oder was? Nee, das habe ich verkauft. Weil das kann ja sogar, das unterstützt ja sogar auch noch iOS 7. Ne? Mich sehr gewundert. Ja, stimmt schon, ja. Aber ich vermute mal, dass es dann wieder so künstlich langsam gemacht wird. So wie beim iPhone 4 dann eine Zeit lang als, was war das? Ja, es war beim iPhone 3G auch ganz schlimm. Ja, dann auf einmal wird es langsam. Wahrscheinlich völlig ohne Grund, nur damit du dir ein neues Telefon holst. Ja, das ist meine Theorie. Ich habe hier gerade das Happy ein paar Bilder und das sieht sehr aufgeräumt aus. Ne? Ich mag das nicht unbedingt, wenn es alles dunkel ist. Aber ich glaube, man kann es bestimmt einstellen, oder? Diese smarten Third-Party-Apps. Soll ich euch mal eine App empfehlen, die kostenlos ist, die ich manchmal benutze dafür? Für Twitter? Dashboard. Für nee, Twitter? Die, ja, für Twitter und alles. Die heißt Dashboard. Nash wie Kevin? Nein, Dash wie Ach draufschlagen. So. Und was ist das für ein Dashboard kenne ich auch, ja, aber die, das ist ja sowas wie Flipboard. Ja, genau. Da kannst du alle deine Social Medias reinmachen, Alter. Das ist not the solution. Dashboard. Muss ich gucken, ob das nicht the solution ist, Chris. Es ist nicht die Solution. Ja, aber Moment mal, die Solution wäre es, wenn ich da Facebook, Google Plus, App.net und Twitter. Ja, dann nimm Flipboard. Kann. Was? Dann nimm Flipboard, weil das ist nicht so wurschtelig. Aber Flipboard finde ich, ich weiß nicht, da nervt mich. Auf dem iPad ist Flipboard schon geil. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert und da nervt mich diese News und das alles. Das nervt mich. Diese News-Darstellung. Also ich finde das dann ab und zu cool und dann nervt es mich wieder. Chris, das heißt aber nicht My Dashboard, oder? Doch, doch, ich glaube schon. Das ist getaggt als Wirtschaft. Ist das so ein buntes D auf einem Holzhintergrund? Ja, das kostet 89 Cent. Okay, dann ist es nicht mehr umsonst. Und es zeigt dir unter anderem auch das Wetter an. Genau, aber das ist halt jetzt nicht mehr. Und dein YouTube-Kanal. Ich habe dir auch die App. Also auch mal gekauft, als es umsonst war. Dashboard. Mhm. Ich guck gerade, was die alles kann. Also ich sehe schon, auf dem iPad sieht es schön aus. Das gefällt mir eigentlich mit diesem bunt. Du kannst ja die Hintergründe auch wählen. Kannst sogar mit Rasen wählen, Mensch. Hey, jetzt wäre elfer. Übrigens, Deutschland-Japan läuft noch. Ja, Deutschland-Japan ist es, ja. Ja, halt schön, wenn die mal auflisten. Ach ja, ist ja Brasilien fast, ne? Ja, fast. Aber nur fast. Hast du jetzt geguckt? Die war ja auch im Wasser, da gibt es keine, Maddie. Also du kannst RSS-Feed, Facebook, Twitter, Music Library, Kalender, Events, Clock, Alarm, Flickr, Instagram, Camera Roll, YouTube, Wetter, Custom Web Panel. Was ist ein Custom Web Panel? Kann ja, ich nicht sagen. Wahrscheinlich kannst du deine eigene Webseite noch anzeigen lassen. Ja, genau, das könnte sein. Ja, gut. Ja, ich will jetzt mal abwarten, bis das iOS 7 rauskommt. Was genau ich da noch an Apps brauche. Nein, ich hab halt gedacht, das wäre noch kostenlos. Also ich habe die kostenlos mal geholt. Nicht. Und ja, ich habe noch nie für eine App Geld bezahlt. Du bist so ein Ideologe. Das ist ein alternativer Philharmoniker. Erinnerst mich manchmal, du bist für mich bist du der Volker Finke des Social Media Systems. Des Systems überhaupt, ja. Ich weiß nicht, ob ich das als Beleidigung oder Kompliment auffassen darf. Das ist ein Kompliment, Boccio. Ja, also wenn du dir die Erfolge eines... Ist das Telefon noch drin? Ne? Ja. Wenn du dir die Erfolge eines Volker Finkes mal vor Augen hältst, dann... Nee. Wenn du die Erfolge eines Volker Finkes mit den Erfolgen eines El Pochos vergleichst. Na, dann gerade ich doch ein bisschen ins Schwimmen. Nee, hier ist nichts zu finden. Ja gut, ich will jetzt mal abwarten. Also ich bin mit Tweetbot so zufrieden, dass ich fast schon mich gegen alles andere verwehre, was natürlich ein Fehler ist, aber ich wüsste nicht, was man besser machen könnte. Gibt es bei Tweetbot irgendwas, was mich stört? Bei Tweetbot oder Netbot? Tweetbot. Nee, da stört mich überhaupt nichts. Die Kopierfunktion finde ich ein bisschen nervig auf dem OS. Aha. iOS nicht, aber auf dem OS ist es ein bisschen nervig. Ich glaube, auch auf OS gibt's. Was ist denn in der Türkei los? Ich dachte, die haben sich jetzt da geeinigt und jetzt geht's ja wieder rund. Ist ja Wahnsinn. Das ist Bombenstimmung im Moment. Habt ihr eigentlich das mitbekommen mit Bild, dass du jetzt bezahlen musst? Ja, Bild Plus. Das hat auch schon der bei Sky Sport News HD schalten sie ja manchmal den Chefredakteur von der Sportbild durch, ne? Oder generell von der Sportabteilung per Bild, ne? Mhm. Und der hat auch immer mal wieder so einen kleinen Shoot gegen Sport oder gegen Bild Plus am Start. Er findet das, glaube ich, nicht ganz so geil. Das ist das Dümmste. Ich hoffe, dass die damit so auf die Fresse fallen. Ja, die fliegen damit auf die Fresse, natürlich. Ich habe mir das auch mal angeguckt und du kannst ja den ganzen Artikel, es ist ja nicht so, als wenn du einen Edit Content kriegst, sondern das ist ja wirklich verschlossen. Ja, es ist ja nicht so, als wenn du, weiß nicht, Neymar wechselt zu Barcelona, okay, klicke ich an. Dann kommt wahrscheinlich mit Bild Plus ein zusätzlicher Content, ein Video oder ein Interview oder sowas. Nein, es kommt nichts. Nee, du siehst nur den ersten Satz, glaube ich, der Nachricht. Genau, ja, die Überschrift. Ja, und wenn ich jetzt mal so gucke, Also wenn ich die Headlines von heute sehe, die Polizei räumt Gezi-Park, das kann ich noch klicken. Aber dann zum Beispiel Transfertricks der Bundesliga kannst du nicht klicken. Gut, die werden das Plus jetzt auch so ein bisschen featuren, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Jetzt gucke ich mal so durch, was ich anklicken würde. Also ich hätte mir, bis jetzt könnte ich alles anklicken, was ich will. Die Chepe-Briefe, die kann ich nicht angucken. Guck mal, das zum Beispiel. Das ist diese angeblichen Code-Briefe, ne? Die, also nicht Code wie Code, sondern Code. Ja, irgendwie, genau, irgendwas da. Ja. Kennt ihr diese Dokumentation über Crystal Meth? Und wenn es immer dieses eine Bild von dieser Messsüchtigen gibt, diesen Mugshot, ist es eine ganz ikonische Figur. So, die siehst du immer in irgendwelchen Zusammenschnitten, wenn es um Crystal Meth geht oder so. Ja, sie sieht mit den längeren Haaren. Ja, die sieht aus wie Beate Zschäpe. Alle sehen aus wie Beate Zschäpe. Alle. Wenn das Melli hört. Beate! Hast du schon einen braunen Overall an? Ja, oder hast du wieder Kacke am Hintern? Ich wollte unbedingt ein braunes iPad haben. Ich wollte übrigens von einem, also ich muss ganz ehrlich sagen, von was ich wirklich begeistert war, war der Mitarbeiter. Der war eine Wucht. Es war ein farbiger. Übrigens, beim Thema farbiger, da muss ich euch noch eine Geschichte erzählen. Jetzt kommt's. Wusstet ihr, dass ich mal mit Barack Obama zusammen war? Gehört schon, aber ich wusste nicht, dass es wirklich wahr war, die Geschichte. Frag mich ruhig mal ein bisschen aus. Du wirst unglaublich, zum Beispiel, wie alles so gekommen ist und wie es auseinanderging. Kannst du mich ruhig mal so ein bisschen ausfragen? Ich hab dich schon kennengelernt. Das ist total witzig gewesen. Ich habe früher in so einem kleinen Club in Berlin aufgelegt und er hat da so hinter der Bar gearbeitet. Hinter der Bar gearbeitet, ja. Ja, und ich habe schon immer... Deine Schwester in Deutschland lebt? Ja, klar. Ich habe immer auf jeden Fall, unsere Blicke haben uns immer schon so getroffen. Hm? Und hat's geknistert von Anfang an. Ja, genau, wie du sagst. Ja. Irgendwann haben wir dann irgendwie zusammengefunden, haben mal ein bisschen so geschnackt und so und haben uns sympathisch gefunden und eins kam zum anderen. Ist da mehr im Spiel als Freundschaft oder? Ja, also wir waren, hast du gesagt, ne? Aber erst am ersten Abend seid ihr schon ein Team geworden oder was? Nee, wir sind erstmal so ein bisschen Fahrradfahren gegangen und. Ja, Fahrradfahren haben wir gemacht, sind spazieren, schwimmen, wir waren shoppen zusammen. Gab es schon so eine gewisse Verbundenheit? Also seid ihr Tandem-Fahrrad gefahren? Nee, das nicht, aber man hat natürlich schon gemerkt, auf was es hinauslaufen soll. Also wir wussten beide, glaube ich, dass wir ziemlich scharf. Die Blicke waren da, oder? Ist Barack Obama oft im Stehen gefahren oder musste oder saß er? Also ist ganz normal gefahren. Also wie man es kennt. Also war noch nicht komplett irrigiert? Nee, war ganz, hat er kein Problem mit gehabt, der Barack. Okay. Kam man mit klar. Hm? Und jetzt fragt nennst ihr euch du ihn natürlich. Barack? Ja, nennst du ihn Barack? Ja, Barack. Ja. Hast du keinen Kosenamen für ihn? Was? Hast du keinen Kosenamen für ihn? Ab und zu habe ich ihn mal Baracke genannt, aber das hat er nicht so gut gefunden. Nee, aber ihr fragt euch bestimmt, wie es auseinanderging. Nö, ich würde mich viel mehr interessieren, wie die erste Nacht verlief. Soweit kam es nicht. Hm. Aber ich kann euch ganz kurz noch erzählen. Also, ich habe ihm ein paar Sachen nicht erzählt. Und die hat er dann aufgedeckt. Klar, als Präsident. ja, also so ein paar Sachen hat er halt einfach rausgeschnüffelt, sage ich jetzt mal. Und das war zum Ersten, dass ich nicht schwarz bin, hat er rausfinden lassen. Durchs FBI, CIA etc.? Ja, dann, dass ich keine Frau bin und dass ich schwul bin. Die drei Sachen habe ich ihm nicht gesagt und hat er rausgefunden und mit einem weißen Schwulen wollte er einfach nicht zusammen sein. Komisch. Heterosexuellen. Ja. Da merkt man aber, dass so ein Präsident wirklich einen unfassbaren Informationsapparat hinter sich hat, ne? Ja, und aber auch ein Heuchler, weil die tun ja immer so, als würden sie so schwulenfreundlich sein. Aber wenn sie dann mit einem schwulen Weißen im Bett liegen, dann ist es Geschrei groß. Die sind Schwanz ein, ja. Die sind Schwanz ein, Poncho, genau. Was wollte ich eigentlich erzählen? Über den Mitarbeiter von der Telekom. Und der war wahnsinnig nett. Ich habe den sofort ins Herz geschlossen. Ernie hieß der. Ernie hieß der und war so ein Mitzwanziger, Dunkelhäutiger. Und dann hat er mich gefragt, was willst du denn machen mit dem iPad so unterwegs? Weil es ging natürlich um die Volumensmenge. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja. Die ja, dann habe ich natürlich so das Übliche gesagt. So, ja, E-Mail, bisschen surfen, Twitter hier, Twitter da, Google Plus ganz viel, habe ich gesagt. Hangouts, ganz viele Hangouts will ich machen. Und ab und zu mal ein Video bei YouTube reinmuscheln. Auch viel Spotify-Flat, ne? Du bist nämlich ein großer Amogis-Fan. Was bin ich für ein Fan? Amogis. Amogi? Zu den Amigos Amogis sagen. Ach so, die drei Amogis. Die drei Amogis. Nur noch die Amigos. Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, das ist hier das Ding. Und wo das ja alles sich so hingezogen hat mit der ganzen Scheiße, hat er mir das alles erklärt und so. Und da habe ich schon ganz andere Sachen mitmachen müssen, was das angeht. Also allein, dass man mir erklärt, also pass auf, so und so sieht's aus. Normal sind es 100 Anfragen pro Stunde. Jetzt sind es gerade weit über 1500. Auf deinen Google Plus Account, oder? Ja, Da bin ich jetzt Erster. Weltweit. Ja, ich klicke mich selber die ganze Zeit an. Ja, das reicht ja auch, um Erster weltweit zu sein. Ja, ja, genau. Ich glaube, zwei Klicks reichen. Ich glaube, mit einem Post wirst du da mittlerweile schon zitiert in den Nachrichten, wenn sie irgendwas von Google Plus zitieren wollen. Im Google hauseigenen Magazin wirst du dann auf dem Campus erwähnt. Ja, das erscheint Employee of the Month. Monatlich mit 7 Seiten im Panorama. Ja. Das ist ein schönes. Das ist ein schönes zum Ausklappen. Weißt du, wir lachen alle über Google Plus, aber Google Plus ist wirklich schöner. Wirklich. CM Punk neue Tattoos. Nein! Ja, hat der Lionheart geschrieben. Nein, der Lionheart ist auch die größte Flachfarbe. Jetzt dürfen wir es ja sagen. Es gibt übrigens jetzt einen Freistoß. 800 Meter weg vom Tor. Ja, mindestens 800. Ich würde direkt schießen. Wusstet ihr, dass ich, als ich Fußballer war, mal einen Freistoß direkt geschossen habe und echt mich gewundert habe, dass ich nicht bis zum Tor gekommen bin? Ist kein Scheiß. Wie, du hast dich gewundert? Wie meinst du das? Ja, ich war mir sicher, der Ball, den hämmere ich jetzt aufs Tor, aber der ist praktisch noch weit vom Tor. Wieder hin. Nee, bin ich nicht hingekommen. Der Hulk schießt. Nee, der Hulk schießt. Und voll in die Mauer. Der sieht, von hinten sieht er echt brachial aus. Ja. Animal. Wenn er so schießt, wie er aussieht, dann Hut ab. Dann, aber der ist ja auch bei Monaco im Gespräch. Ja. Vodafone? Genau, Hulk ist bei Vodafone im Gespräch als neuer General Manager. Ich dachte, als dieser neue Typ von Eni van de Maijkluck ist, dass der dann da so steht und. Ja, das ist Eni, ich bin der Hulk! Ja, das ist eine Bug-Sendung. Eni ist Bugging. Hulk. Diese Brasilianer sind auch verrückte Typen. Das sind Geisteskranke, positiv, im positiven Sinne. Das siehst du auch bei der UFC immer. Das sind die Neuropa. Völlig. Ich muss bei Skype muss ich meinen Namen noch ändern. Fällt mir auf. Sag mal, heute ist doch UFC, oder? Ja, heute Nacht, klar. 161, ne? Jo. Dürfen wir uns da auf irgendwas freuen, oder? Du meinst von der Card her? Mhm. Ja, alle meckern ja rum über die Card. Ja, ich bin einer von denen. Ich meckere aber nicht öffentlich, weil. Ich mich einfach zu wenig in der Materie auskenne und deswegen wollte ich einen investigativen Journalisten wie dich, Ricky. Dürfen wir uns denn freuen? Ich gucke definitiv nicht die Facebook-Fights und ich werde auch nicht die Prelims gucken. Also ich kann dir sagen... Fankart, worauf darf ich mich denn freuen? Ja, pass auf. Ich kann dir sagen, einer meiner absoluten Lieblinge steigt ins Oktagon. Pat Sterry. Wie viele Lieblinge hast du eigentlich? Das kann ich dir sagen, wenn ich sie sehe. Also, weil manche Sachen, manche erinnerst du dich dann eine Zeit lang nicht, weil sie, was weiß ich, verletzt sind und 2-3 Jahre mal ausfallen oder einfach blöde gestört sind auch mal, ne? Positionen auf der Karte einnehmen. Einfach, ja, du verlierst sie so ein bisschen aus dem Auge, aber wenn du sie dann wieder siehst, dann freust du dich, weil du die magst. So wie zum Beispiel Pat Barry. Das ist so ein cooler Typ, der kämpft. Freue mich drauf. Ryan Davis muss man nicht sprechen, ne? Was? Nee, Alexis Davis gegen Rosie Sexton. Da bin ich mal gespannt, weil Alexis Davis ist auch so eine Tussi, auf die freue ich mich, die mal bei der UFC zu sehen. Und ich, bis jetzt haben mich außer der von der Deutschen, der Kampf, alle Frauenkämpfe in der UFC unfassbar gut unterhalten. Ja. Also ja. Kriegt der Kampf auch schon einen Punkt. Dann Ryan Jimmo gegen Igor, der kann ich dir nichts zu sagen. Roy Nelson gegen Stipe Miocic, da weiß ich nicht. Beide so geil. Miocic ist doch wirklich eine Maschine. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass es ein wahnsinnig langweiliger Kampf wird. Ich weiß es nicht. Also Nelson kann ja nur kein großer Stipe Miocic-Fan. Ich finde Stipe Miocic cool, wenn er nicht den Mund aufmacht. Ich finde so die Art und Weise, wie er sich bewegt in so einem Ring, das ist so ein typischer, der könnte auch in einem Rocky-Film mitmachen, als russischer Antagonist. Finde ich super. Ja, das stimmt. Ne? Aber ich bin kein Fan von ihm. Aber Roy Nelson, der hat doch nur die Rechte, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, er hat vor allen Dingen ein Kinn, das er hinhalten kann, stundenlang. Stundenlang übrigens. Ja, nämlich so ein bisschen, kennst du die Simpsons-Folge, die wahrscheinlich kennen, wo Homer Boxer ist? Super, wenn er mit dem Landstreicher am Anfang im Ring steigt. Landstreicher, wo er ihn alle verprügeln, so lange, bis sie nicht mehr können. Gucke ich mir bei Watch Ever dann an. Okay. Und Rashad Evans gegen Dan Henderson, oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das. Ich bin da kritisch bei dem Kampf. Warum denn, Ricky? Weil Rashad Evans zuletzt richtig schlecht war und seine Black Zillions sowieso nicht gerade einen Run haben, sage ich jetzt mal so. Und dann. Was sind bei den Black Zillions? Was? Das ist ein Lager, Black Zillions. Ja, genau. Das die, ist so. Wie die vom California Kid, die. Ja, das ist praktisch so, kannst du sagen, das sind so die Möchtegern-Superstars der UFC, die sind da vereint. Also da sind Rashad Evans ist mit dabei, dann natürlich hier Alistair Overeem ist mit dabei. Ach, mein Freund. Mhm. Ja, der ist da mit dabei. Wer ist denn noch bekannt? Ach genau, Vitor Belfort ist mit dabei, der Typ, der sich die ganze Zeit Steroide reinfummelt. Wen kennt man denn sonst noch? Von den Black Zillions. Also sind jetzt auch viele, sind da jetzt mittlerweile weggegangen. Gar nicht so schwarz sind, war wie Vitor Belfort. Ja, aber Black Zillions, verstehst du, ja? Black ja. Brazilians. Genau, das ja. Habe ich verstanden. Schwarze und Brasilianer. Ach, Matt Mitrion ist mit dabei, genau, der ist da mit dabei. Ist das ein Brasilianer? Mhm. Okay. Ein schwarzer Brasilianer ist das sogar. Naja, schwarz ist er nicht wirklich. Nein. Thiago Silva, ich lese es gerade mal hier, wer da noch. Du immer noch an dem Salat, Chris? Ich habe erst einen Teller weg und jetzt bin ich beim zweiten. Das sind so die Leute, die man so ein bisschen kennt, würde ich behaupten. Also, ja, die haben einen sehr, sehr schlechten Lauf aktuell. Und da ist gerade einem von Brasilien ins Gesicht geschossen worden. Ins Gesicht! Boah, das kann ich mir ja jetzt noch angucken. Ja. Gucke ich mir mal an, Pocho. Sehe jetzt so einen hyperaktiven Japaner. Na, jetzt. Das sah aber aus, als ob der den in den Sack schießt, oder? Ich glaube, der hat ihm in die Fresse geschossen. Oder hat der ihm in den Sack geschossen? Ach, gab es bei dir keine Zeitlupe? Nee, bis jetzt noch nicht. Sowas, finde ich, muss man eigentlich immer wiederholen. Jetzt kommt sie gerade. Ja, gut, genau, in den Sack. Ja, aber voll okay. Drauf. Ja. Aber man erkennt es beim Brasilianer auch nicht. man kann zwischen Kopf und Sack nicht unterscheiden, oder was? Ja, genau. Hm. Die Haare bei dem sind auf jeden Fall so Sackhaare auf dem Kopf. Wie heißen denn nochmal die vom California Kid, das Lager? Das sind die Alpha-Mail. Genau, stimmt, ja. So. Auf jeden Fall, und Dan Henderson habe ich immer das Gefühl, irgendwann bricht er völlig weg. Weiß auch nicht, ich bin von diesem, aber ich habe bis jetzt, ich kann mich an keine Karte erinnern, die mich komplett enttäuscht hat. Kann mich nicht erinnern, deswegen. Ich habe da immer mein iPhone daneben anstehen, neben dem Rechner, und da läuft dann UFC drauf. Wie echt jetzt? Ja. Muss ich immer nebenbei so auf dem iPhone laufen. Ich habe ja keinen Pad. Und ja klar, muss er ja so machen, Chris. Okay, da könntest du über den Rechner könntest du es machen. Ja, aber da ist es nicht besser von der Bildqualität her. Aber größer schon mal fast, ne? Ja, aber wenn ich direkt da so neben sitze, während ich auf dem Computer am Hacken bin, ist das schon okay. Reicht mir. Noch ein Pocho, noch was. Auf Facebook, ja. Pocho. Ja. Da kriegst du die beste Qualität. Ja. Da kriegst du sogar die Facebook-Fights exklusiv. Ja, da kann ich auch drauf verzichten. Ja, aber die Qualität auf der Facebook-App ist, also nicht auf der Facebook-App, sondern praktisch diese In-App oder wie man das dann nennt. Also wenn du auf Facebook.com... Der integrierte Player halt, ne? Ja, ja, das ist echt eine sehr, sehr gute Qualität. Also da gucke ich meistens, wenn ja, ich live gucke. Solche Stream-Sachen funktionieren auf dem iPhone 5, auch wenn ich nicht in jeder Hinsicht damit zufrieden bin mit dem iPhone 5, aber solche Stream-Sachen funktionieren da echt super drauf. Das iPhone 5 fehlt mir überhaupt nicht. Ja. Das Einzige, was mir fehlt... ist wirklich, wenn ich das iPad habe, dass das auch mobil ist. Aber nicht, weil ich Angst habe, was zu verpassen, sondern weil es halt einfach wahnsinnig geschickt ist dann. Aber das iPhone an sich bietet mir, also das bietet mir ja dann nur noch das Telefon. Und das ist mir dann zu schlecht. Das Telefon finde ich echt enorm schlecht, die Telefonfunktion. Die ist es seit dem iPhone 5 auch, ja. Aber FaceTime funktioniert wunderbar damit. Auch FaceTime, wenn der andere auch ein iPhone 5 hat, ist das auch außerhalb von WLAN echt komfortabel und ja, kann man machen. Gut, das habe ich zu wenig benutzt. Ich habe es nur benutzt, als ich in New York war und da war es nicht so klasse. Aber Melly hat den iPhone 4, also es könnte daran gelegen. Ich auch. Dann lag es daran. Haben wir es schon aufgedeckt. Aber jetzt kriegt man ja alle bunte Scheiße, kriegt man ja jetzt. Naja, wer sagt denn das? Das wird eine Scheiße. Wer sagt denn, dass wir bunte Phones kriegen? Naja, nicht außen. Das OS, iOS, das ist mir ein bisschen zu komisch. Irgendwie ist es komisch. Echt? Ich bin komplett begeistert von dem iOS. Ich auch. Ich finde es schön schlank, wie ja. Es aussieht. Ich bin komplett begeistert. Finde die Logos, finde ich eine Katastrophe. Die neuen Logos finde ich so, finde ich auch mit verschiedenen Sachen, dass Buttons so beschriftet sind jetzt so und so. Also dass da eine Schrift steht und kein Knopf angezeigt wird, das finde ich bescheuert. Ich muss es immer auch erst benutzen, um es dann wirklich. Das ist klar. Also bevor ich jetzt da sage, nee, das ist nicht. Oh, Neymar wälzt sich auf den Boden. Oh, schön. Hat er Läuse? Ja, vielleicht. Aber wenn ihr euch den Rasen mal anguckt, der sieht auch aus wie ein Acker. Jetzt sehe ich es. Jetzt wälzt er sich. Aber der Japaner kriegt auch eine gelbe Karte. Ja, Hasebe. Der Japaner. Mal gucken. Der Japaner. Der Japaner als solches. Der Schlitzi. Oh. Bitte. Schlitzi. Ja gut, der Neymar, da muss er sich aber auch mal geschickter anstellen. Muss er irgendwie hüpfen. Auf einem Bein. Ich habe heute eine unglaublich tolle Dokumentation über Auswanderer nach Kanada gesehen. Machen die auch am Confed Cup mit jetzt oder was? Ja, genau. Und da gab es, ich wollte auch mal was anderes sagen, da gab es ein unglaublich tolles Gericht und das nennt sich Poutine. Kennt das jemand? Ja, klar. Ein Poutine? Poutine, ja. Ein Essen? Ja. Ja. Nee, das kenne ich nicht. Das sind Pommes mit Bratensoße und darüber zerbröselter Mozzarella. Warum heißt das Poutine? Das weiß ich nicht. Ich schicke euch mal was. Das ist nämlich der Wikipedia-Eintrag dazu. Das weil ihr soll jetzt lesen, oder was? Nö, aber da sieht er mal, wie das aussieht. Das ist sehr nett. Das sieht das aus wie Wladimir. Ich habe mir heute einen schicken Teriyaki-Ding geholt. Bei Subway. Bei Subway. Ja. Und das an sich ist jetzt gar nicht so interessant, aber. Ich kann sagen, hält sich noch ein Grenz, mein. Was mir. Oh. Übrigens, wenn meine zwei Frauen wieder im Urlaub sind, dann in 3 Wochen, mache ich 2 Wochen lang jeden Abend Mac and Cheese, Rotwein und Oliven-Ciabatta mit Creme Fraiche und Sopranos. Nee. Ja, jeden Tag. Wann ist das? Wann hast du gesagt? In 3 Wochen und dann gucke ich in 2 Wochen wieder die kompletten 9 Staffeln. Die, glaube ich, nur 6 sind, oder Chris? Wie sind es denn? Na, es sind 6 Staffeln, aber die 6. Staffel sind 2 Staffeln. Also die kompletten 7 Staffeln gucke ich dann wieder an. Ich freue mich schon. Ich kann auch schon mal ankündigen. Die ab der 2. Woche habe ich auch im Juli 2 Wochen Urlaub, da werde ich ähnliche Sachen machen. Ja, ja, ich gucke mir jetzt jedes Jahr im Sommer habe ich mir vorgenommen, die Sopranos. Ja, weil es ist so nach Hause kommen, ne? Man trifft wieder die alten Kumpel, Pauli, Silvio, Dante. Aber. Ja. Ich hätte natürlich schon auch Bock auf Games of Thrones und sowas mal zu testen. Nee. Hab ich mir aber vorgenommen, wenn ich dann entweder Watch Ever oder die andere Scheiße da, wie heißt sie? Lore-Film machen. Ja. Aber die Tendenz geht wirklich, also ich werde auf jeden Fall Dings probieren, Lore-Film, aber die Tendenz aber geht bevor natürlich... bevor du irgendwas anderes guckst, guck Breaking Bad oder Lilyhammer. Ich schwöre es dir, wir beide sind doch quasi verschwagert mit Silvio Dante. Ja, das große Problem ist halt, es gibt so unfassbar viele Serien, die ich gerne gucke. Es gibt nur eine Staffel, Ricky. Was gibt's? Von Lilyhammer, bisher ist nur eine Staffel draußen. Okay, das ist genau so ein Fehler, den ich dann mache, dass ich dann sage, ja gut, jetzt warte erstmal, bis da ein paar Staffeln da sind. Dabei, ja, ist aber Quatsch, weil ich schaff's ja eh nicht. Nee, aber ich will auch mal Sherlock gucken. Ich schaff's wirklich nicht. Ich will jetzt die ganze Zeit schon den blöden American Pie 4 gucken. Nicht, weil ich denke, der Film wäre Hammer. Aber das ist halt so ein Stück Jugend. Und das würde ich jetzt gerne. Ich würde ihn gerne sehen, den 4. Ja. Du hast doch noch Sky. Ja, ich weiß. Doch auf, der läuft doch gerade die ganze Zeit. Ja, aber ist es bei mir wirklich so, dass ich. Das fällt mir dann halt dann einfach mal so zwischendurch ein. Aber das ist mir dann. So wie Drive, meinst du? Genau. Den hast du ja mal so aus Impuls geguckt, ne? Ja, ein Jahr habe ich dazu gebraucht, bis ich den geguckt habe. Kann man fast sagen, wurdest du gar nicht enttäuscht, ne? Nee, absolut nicht. Aber es wäre jetzt auch nicht besser dadurch geworden, wenn ich es schon vorher gesehen hätte. Also weißt du, wenn ich mich vorher dann mal so dazu entschlossen hätte, das anzugucken und was anderes nicht zu sehen, hätte ich auch nichts davon gehabt. Was? Zitterst du noch oder schraubst du schon? Skorpion im IKEA-Karton. Ja, ein toter Skorpion. Ist nicht so schlimm. Wo denn? Erlebt eine exotische Überraschung. Bildleser-Reporter Sven aus Hamburg steckte ein Skorpion im IKEA-Karton. Zum Glück war der etwa 8 cm große Skorpion schon tot. Ein Glück. Mein Gott. Junge, Junge. Hätte da passieren können. Aber ich habe mir jetzt übrigens eine Küche zusammengestellt bei IKEA. Ach, schön. Und ich war überrascht, ob des Preises. Wieso? Wie ist denn der Preis? 16 Euro? Pocho, bist aber, hast du heute deine Humorkugeln gegessen? Ich habe Clown gefrühstückt. Deine Humorklobuli hast du heute genommen. Ja. Nee, bist du nicht so begeistert von IKEA-Küchen, Pocho? Die einzige tolle Funktion an IKEA-Küchen ist dieses Dämpfen, wenn man was zuschmeißt. Aber das gibt es ja mittlerweile auch bei anderen, oder? Weiß ich nicht, ob das IKEA, nur bei IKEA sehe ich es immer, aber ich habe in dem ortsansässigen IKEA, habe ich immer noch aus meiner Abiturzeit wahrscheinlich Hausverbot. Gefallen die dir optisch nicht, die IKEA-Sachen, oder? Die sind mir zu knallig bunt. Okay, dann zeige ich dir mal, also das ist so in etwa die Küche, ich schicke euch mal ein Bild, also rein farblich, damit ihr mal farblich eine Vorstellung habt, und dann komme ich zu den Spezifikationen. Ich hoffe, es zeigt jetzt auch die Küche an, die eine weiße Arbeitsplatte hat und so ein bräunlichen, also bräunliche Beschläge. Nee, Türmuscheln. Seht ihr die? Baut bei mir noch auf. Es kann auch sein, dass du das Bild dann selber auswählen musst. Das wäre dann nämlich das. Er geht doch gar nicht. So super. Was? Siehst du jetzt das mit, mit der braunen Türen? Ja. So. Aber das ist nicht die Küche, also das ist nicht der Preis, den ich dafür bezahle. Mhm. Sondern meine ist ein bisschen länger. Meine ist ja 3,75 Meter oder so. Und was hast du für einen Wasserhahn? Hast du so einen Sprüher? Nee, ich nehme einen ganz schlichten 29 Euro Wasserhahn. Weil ich hatte jetzt so einen hohen, aus nach oben rausragenden, ähnlich wie den du jetzt siehst, nur nicht mit Bogen, sondern gerade. Ja. Und erstens mal hat der gespritzt wie Sau, also der ist relativ schnell kaputt gegangen. Aber was ich eigentlich hinaus will. Was ich für ein Wasserhahn meine, ist so ein, wo du rausziehen kannst. So ein bisschen rausziehen kannst und dann so ein Sprüher hast. Aber ich nehme, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, nee, das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Das kostet ja über 100 Euro so einen Scheiß. Das mag sein, ja. Also auf jeden Fall, also ich habe mir zum Beispiel auch den Herd nicht unter die Herdplatte gepackt, sondern in so einen Schrank. Mhm. So einen 1,40 Meter hohen Schrank, weil ich das total behämmert finde, sich ständig bücken zu müssen, wenn man einen Herd bedient. Das finde ich wirklich so unfassbar dämlich. Ich weiß gar nicht, wer auf so eine Scheiße jemals gekommen ist. Deswegen. Wie geht die Tür auf? Nach rechts oder nach unten? Nach unten, glaube ich. Oh, da müsst ihr. Na, nach unten. Da müsst. Okay. Bin ich mir relativ sicher. Aber ich müsste es. Ich weiß jetzt ehrlich nicht. Meine Eltern geht. Die ist auch nicht auf dem Boden, aber da geht die Tür nach rechts auf. Ne? Weil. Macht mehr Sinn. Macht mehr Sinn. Da müsste ich dann nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, also das, dann habe ich mir ein wie heißt das Kochfeld? Induktionskochfeld? Nee, Induktionskochplatten. Ja, geschmiert. Wir haben ja nämlich gecheckt, dass deine Töpfe fähig sind, ne? Ja, sind Induktionstöpfe. Und dann habe ich mir eine neue Spülmaschine mit dazu gepackt. Also insgesamt 2200 Euro. Da habe ich gedacht, nicht schlecht. Top. Also ich meine, für eine Küche mit komplett neuen Geräten und in der klar, das ist nicht die Qualität. Wenn ich mir eine Küche, eine Qualitätsküche kaufen will, dann muss ich halt nochmal eine Null dahinter packen. Ja? Mhm. Also da brauche ich aber auch nicht zu einem anderen Möbelhaus gehen, weil die machen genauso eine Scheiße wie IKEA. Da wird auch nur so ein Scheiß. Ja, mein Onkel ist. Der hat eine Küche, da schlagerst du mit den Ohren. Der hat zum Beispiel Schubladen, die brauchst du nur antippen, dann schieben die sich wieder zu. Aber das gibt's bei IKEA jetzt auch. Das ist super, das ist aber super. Kostet 99 Euro der Motor. Ja, du brauchst halt nichts einsauen oder so, ne? Du gehst dann mit der Hüfte halt mal kurz gegen und es fährt zu. Aber 99 Euro finde ich zu teuer. Ja, ja, klar. Wir haben uns das überlegt für den, für was war denn das? Für ja, irgendeine das ist eine Steckschublade, oder? Nee, unterm Spülschrank wollen, wir haben ja alles Schubladen, wir nehmen keine Türen mehr, nur Schubladen. Und unter der Spüle wollen wir so eine Müllscheiße reinmachen. Und da haben wir es uns überlegt. Weißt du, dass du da, wenn du deine Hände voll hast, da ist gerade irgendwas geschnippelt. So. Und dann habe ich aber gedacht, ey, Melli, 99 Euro, ey, dann nehme ich lieber kurz einen Lappen. Echt. Das ist mir zu teuer. Und, auf was ich hinaus wollte, ich habe dann schon auch mal bei so einem Küchen, richtigen Küchenhersteller da nachgefragt, also so einen Ortsansässigen, der dann Küchen so nach Maß macht und so, was man so recht, er hat natürlich, kennst du ja, also kann man nicht genau sagen, muss man gucken, hin und her, im Pipapo, aber so über den Daumen gepeilt, also unter 5 brauchst du überhaupt nicht anfangen. Da hast aber dann nichts. Unter 5.000, da hast aber noch keine Geräte. Mhm. So, und dann sage ich mir halt, okay, dann nehme ich mir lieber 2 IKEA-Küchen in der Zeit mit Geräten. Weil so eine IKEA-Küche hält, wenn du sie verbaust und nicht gleich wieder ausbaust, hält die auch ihre 5 bis 10 Jahre. 10 Jahre hält die auch. Also 10 Jahre, also bei 5 Jahren, das wäre eine Katastrophe, aber 10 hält die. Die sind natürlich, was Außeneinbau angeht, natürlich anfälliger, ist ja klar. Und das nächste ist natürlich, die sind natürlich auch, reagieren natürlich auf Hitze und Wasser ganz anders, weil es ist halt nur so eine draufgeklebte Scheiße. Es ist halt nur Spanplatte, wo was draufgeklebt ist. Klar, ja, das wenn ist die da sind die Arbeitsplatten Metallplatten, wo Span drüber ist? Kannst du wählen, wie du möchtest. Gibt's ganz, kannst auch richtig Stein nehmen, wenn du willst. Ja, sicher, Granit oder Stein, weil das heißt, Metall und Holz arbeitet halt miteinander, ne? Und dann werden die Arbeitsplatten werden uneben. Wobei die ich jetzt hatte, das war, weiß ich jetzt nicht mehr, was das für eine war, die war hat sich wirklich bewährt. Auch so, wo ich auch mal Schiss habe, wenn du drauf schneidest, dass du jeden Schnitt gleich siehst. Das war überhaupt nicht, also die war echt gut. Und ich hatte damals ja jetzt auch eine IKEA-Küche. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Versicherung sagt. Also ich habe jetzt mal, die war ja jetzt da, die Versicherungsalte, kann ich ja jetzt hier erzählen. Und die wollte eigentlich nichts wissen, die hat einfach nur hingeschrieben, hier 3.000, fertig. Da habe ich gesagt, ja, okay. Top. Darfst natürlich nicht vergessen, die muss ja noch aufgebaut werden. Und so eine 3,70 Meter Küche oder wie groß ich da habe, jetzt habe ich ganz vergessen. Hast du da niemanden oder lässt du von IKEA wahrscheinlich selbst zertifiziert machen, ne? Also ich habe erstens mal niemanden. Selber will ich es nicht machen. Ja, ich auch nicht, würde ich auch nicht machen. Und bei IKEA kostet es ja auch nur 700 Euro. Mhm. Das ist schon heftig. Aber wenn es die Versicherung bezahlt, scheiß drauf. Denn ich kann keinen Versicherungsbetrug begehen. Das ist nämlich bei meiner Versicherung offensichtlich nicht so, dass ich das Geld überwiesen bekomme, sondern ich schicke die Rechnung ein. Das ist natürlich gar nicht dumm. Weil für die ist es nicht dumm, für dich ist es blöd. Nö, weil sie hat mir zum Beispiel gesagt, wenn es ein bisschen mehr wird dann, also das 3.000 ist eine unverbindliche Preisvorstellung. Sprich, wenn ich unterm Strich dann auf 3,5 komme, komme ich halt auf 3,5. Ja, warum gehst du nicht höher? Dann mach doch deine Motoren. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du da die Versicherungsvertreterin da sitzen hast und dir vorher die Versicherung, also du weißt ja nicht, was du, das wusste ich ja vorher nicht, was ich da verlangen kann, weißt du? Also, sie hat mich gefragt, haben sie denn so mal nach einer Küche geguckt? Dann habe ich ihr das gesagt und habe gesagt 3.000. Dann hat sie gesagt, ja, das hält sie für realistisch. Das Problem ist natürlich, wenn du da kommst mit 5.000, im schlimmsten Fall hast du dann so einen Arsch hier stehen, der das überprüfen will. Genau. Gutachter. So, aber wenn da so ein Fotzenmotor drin ist im Mülleimer. Jetzt warte mal. Und wenn es ganz doof läuft, sagt er dann, naja, aber die Küche hat höchstens einen Wert von 2,5. Weißt du, so mit 3.000 komme ich doch hin, habe ich doch das, was ich will. Kriege ich die Küche mit Einbau. Und wenn es jetzt wirklich, also an diesem, wie gesagt, an diesem Motor wird es nicht scheitern. Ich habe mir sogar ein Weinregal geleistet. Oh. Das wollte ich schon immer mal haben. Für den Katzenbeißer. Nee, diesmal, also Katzenbeißer ist schon lange out. Rolf Willi trinke ich gerade gerne. Ach, du bist ja wirklich ein Charmeur. Gibt's gar nicht im Laden. Muss man extra direkt aufs Weingut fahren. Kriege ich immer von meiner Mutter. Weil die sich da immer eindeckt mit Tonnen. Ich habe auch schon einen Namen für diesen Podcast. Was? Ich habe auch schon einen Namen für diesen Podcast. Und zwar ist es der 4.12. Stammtisch. So. So. So. Der 4.12. Stammtisch mit Volltreffer. Erinnert mich mal daran, wenn ich. So, guck, so, da hole ich immer. Da gibt es tolle Weine. Also, wenn jemand mal wirklich, ohne Scheiß jetzt, kauft euch da mal einen Wein. Ist wirklich toll. Ich weiß gar nicht, ob die online versenden. Die Willis, ne? Ich weiß gar nicht, ob die online versenden wahrscheinlich gar nicht online, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Service. Da gibt es wirklich tolle Weine. Also die liebe ich, die Weine fast. Da kannst du fast je. Doch, die versenden doch. Nee. Weinberater. Mist. Ah, das ist toll. Also dieser Wein ist, das ist ein Genuss. Da alles. Kannst alles trinken. Alles. Wahnsinn. Top. Was passiert denn, nochmal um auf Google Plus zu kommen, was passiert denn, wenn ihr das hier anklickt? Was? Soll ich das jetzt mal anklicken? Ja, klick das mal an. Ich das jetzt, mein Windows. Nee. Was ist denn das? Deswegen war der so schweigsam, der Mann. Ich dachte, er onaniert. Den blockiere ich gleich, den Skinhead. Den Skinhead. Wie kann ich denn dich jetzt hier anficken? Potschow. Ich weiß noch nicht, ob das geht. Wie, weil sein Name noch nicht verifiziert ist. Gefährlicher Typ, Chris. Vorsicht. Hier, ja. Potschow. Link kopieren. Wie geht denn jetzt ein Hangout hier? Jetzt, Moment, jetzt muss ich doch mich erstmal mit dem verbinden. Ich starte mein Hangout. At Howard Finkel, hello. Ich habe doch gar keine Cam, Mensch. Ja, das du brauchst doch keine Cam. Ach so, okay. So, wie mache ich denn jetzt Potschow? Jetzt sehe ich ihn hier. Potschow sehe ich. Jetzt muss ich Potschow melden und blockieren? Kann ich Potschow melden und blockieren? Habe ich auch schon gemacht. Ich habe ihn auch schon gemeldet. Und so habe ich dazu geschrieben, dass er seine kompletten Daten nicht angegeben hat. Und dann so ein Hashtag Schwein. Aufschrei. Hashtag Aufschrei. Aufschrei. Oh, aber nee, komm. Nicht auf den Zug. Nicht auf den Feministinnenzug aufspringen. Ich bin Feministin. Das bist du, ja. Du bist Fanny Fistin. Fan von Fisten bist du. Wusstet ihr eigentlich, dass in dem Wort Salafisten eine riesengroße Schweinerei drin steckt? Na? Ja. Na, haus raus. Wort Salafisten. Da steckt eine riesengroße Schweinerei drin. Du findest eigentlich mein Avatarbild. Wie kann ich denn den Potschow jetzt... Ich kann dich doch gar nicht sehen. Wie kann ich dich denn anfreunden machen? Ja, weiß ich doch nicht. Bist du da überhaupt schon freigegeben? Hat man dich überhaupt schon zugelassen in dieser Welt? Ich meine, ich habe da eben mal einfach ein bisschen was reingetippt, aber habe halt gesagt, nee, meinen Namen ändere ich nicht. Siehst du denn unsere Namen, Potschow? Nein, ich sehe euch auch nicht. Such mal nach meinem Namen. Wo soll ich denn da suchen? Ricky Palm, einfach bei Google suchen. Ja, das weiß ich ja, aber ich weiß nicht, wo ich hier suchen soll. Einfach bei Google Suche reinschreiben. Oder nutzt du gerade die App? Nein, nein, nein. Die App kann ich nicht nutzen, weil, wie gesagt, da will der dann direkt einen anderen Namen haben. Dann such mal nach Ricky Palm. Da müsste es einen Plus geben, ne? Mit meinem Kopf. Weil es gibt noch einen. Es gibt einen zweiten noch. Ja, es gibt auch mit meinem echten Namen in einen Zahnarzt in San Antonio. Hille. In Hille, ja. Wie stinkt es durchs Mikrofon nach Furz? Das gibt's überhaupt nicht. Ich sehe, das Google Plus Profil sehe ich nicht. Das Facebook Profil, wenn ich bei Google das eingebe. Komisch, dass sich Google Plus nicht durchsetzt. Komisch. Du bist jetzt aber, du hast jetzt oben über dem Google-Zeichen steht jetzt Plus El Potschow, oder? Da steht jetzt El Potschow 81 Punkt. Also habe ich mich genannt. Aber, Punkt aber ist der Nachname. Mit so einem Plus davor, oder? Mit so einem Plus davor. Nee, steht kein Plus davor. Und da, aber neben deinem also links oben meine ich. Ja, ja, genau. Bei ich, ne? Jetzt, ich muss mich immer noch anmelden, steht hier. Aha. So. Ja, dann macht er erstmal noch eine Weile. Ich glaube, das ist abgeschlossen, der Vorgang. Aber dich habe ich ja schon mal. Und Stuttgart habe ich schon mal geliked. Das ist das Wichtigste. Du wirst, glaube ich, von der NSA, glaube ich, noch überprüft gerade. Jetzt haben sie mir, jetzt laufen da gerade die Motoren warm. Wie hieß das nochmal, was der da ausgequatscht hat? Das hatte doch so einen Namen. Weil der Potschow hängt jetzt auch noch in der Telekom. Was war das bei mir? Was hing es bei mir? Wie hieß das? Ach, wer ist denn das? Nicht Kredit? Oh. Schufa-Eintrag. Nee, nicht Schufa. Das Dispo. Nee, nicht Dispo. Wie hieß es denn das nochmal bei denen? Ja, auf jeden Fall, ja. Fügen Sie eigene Kontakte für Potschow hinzu. Verstehe ich nicht. Wieso denn für Potschow? Ja, das verstehe ich auch nicht. Weil er vielleicht zu blöd ist, was meine ich jetzt hier. Weil er schon ermündigt wurde von der NSA. Ja. Hier steht jetzt bei, haben wir, der eingehende Name verstößt offenbar gegen unsere Namensrichtlinie. Absolut. Ja. Bitte überprüfen Sie ihn und versuchen Sie es erneut. Kein Mensch heißt El Potschow. Das ist wahr, aber ich heiße so. Doch, in Sua. Ja, eben. Jetzt muss ich erstmal vier Ecken zur Elbe bei Twitter vollholen. Dann nenne ich doch, Nein, das Namensgebung an sich ist nicht das Problem. Natürlich, ich könnte mich da Hans Wurst sonst was nennen, das wäre mir egal. Aber wenn die mich deswegen bei jedem anderen Google-Produkt, dass ich so heißen muss, wenn ich mich mit meiner Haupt-E-Mail-Adresse anmelde, das ist Bevormundung hoch 10. Naja, klar, aber es ist eigentlich überall so. Ja, aber nicht bei den Sachen, die ich jetzt nutze. Aber nur, weil du den Namen nutzt, den du nutzt. Wenn du dich bei Facebook mit Adolf Hitler anmeldest, ja, oder so nach richtigen Namen Patrick Storch, dann sieht das schon wieder gleich ganz anders aus. Hey, ich würde da wirklich mal abwarten jetzt. Du hast dich doch jetzt, ist die Prüfung jetzt, die wurde praktisch abgeschlossen und verneint, oder wie? Darfst nicht mitmachen, oder was? Steht da ich jetzt? Darf nicht mitmachen, ne. Boccio muss draußen bleiben. Wir müssen draußen bleiben, ja. Warte, alles so schön gemacht. Alles aufgeschrieben. Jetzt ist es bei dir durchs Mikrofon stinken. Ja, jetzt stinkt's. Wie hast denn du, selbst Twitter und 4Eng211 und alles hat er verlinkt, das hab noch nicht mal ich geschafft. Das war ich auch verblüfft. Er hat alles geschafft, was wir nicht geschafft haben. Nur beigetreten ist er noch nicht. Ja. War die absichtlich, die ködern den. Ich denke auch. Profilanzeigen. Was mache ich denn hier? 2-0 Brasilien. Wie hast denn du? Für wen? Brasilien. Brasilien. Brasilien. Wo hast denn du das mit den Twitter-Geschichte da eingegeben? Ja, da wo da unter drunter bearbeiten steht, wa? Ist da extra so ein Feld für Twitter gewesen, oder was? Ja, ich habe ja mein Google Plus-Konto mit Twitter verbunden. Beziehungsweise Twitter mit meinem Google-Konto verbunden, so rum. Das konnte ich jetzt noch nicht. Also, pass auf. Ich habe mich vor Jahren mit... Ich habe eine Haupt-E-Mail-Adresse. Kannst du dich einstellen? Ich hab eine Haupt-E-Mail-Adresse, mit der ich mich wirklich offiziell auch überall anmelde. Das ist aber trotzdem El Pocho und nicht mein echter Name. Das ist mir auch egal, wenn die Leute dann lachen oder sonst irgendwas sagen. Dann kriegen sie auch noch eins aufs Maul eher noch. Kriegen sie aufs Maul, was? Bitte dich doch mal. So. Auf jeden Fall... Jetzt habe ich's. Ne? Jetzt war's fast eh. Tor, 2-0. Ja, sag ich doch. Und da habe ich mich mit meiner Haupt-E-Mail-Adresse angemeldet. Das hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit, als ich Twitter mit dieser E-Mail-Adresse eingerichtet habe und YouTube, besonders YouTube, wurde ja dann von Google aufgekauft. Und dadurch wurde meine YouTube-Adresse verbunden mit dem Google-Account. Bisschen raus aus der Geschichte, ist mir zu hoch. Ja, ich doch Abi machen müssen. Ich finde keinen Twitter. Er findet mein iPad. Wieso findet er denn mein iPad hier drauf jetzt? Warte mal. Das Google Plus? Ja. Was? Ja, auf der. Also ich nutze es nicht auf dem. Ach, vielleicht, weil ich mit dem iPad die App benutze. Google hat eigene öffentliche Seiten gefunden, die zu ihrem Profil hinzufügen können. Weitere Informationen. Benutzer definitiv. Ich fülle jetzt mal mein Profil komplett aus. Hast du Ding gefunden? Twitter? Twitter? Auf Google? Nee, ich muss erstmal meine Kompetenzen ausfüllen, das dauert einen Moment. Oh, ich habe jetzt, glaube ich, irgendeine Nachricht bekommen. Was ist denn jetzt los? Hier, jetzt kommt gerade auf der App, Chris hat sie zu Google Reise Plus hinzugefügt. Super. Wie aktuell das auch ist, ne? Ja, wahrscheinlich ist es Push, muss man wahrscheinlich umstellen. Wahrscheinlich pusht er da nur alle Stunde oder so. Könnte ich mir vorstellen. Aber wo man hier Twitter... Gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber... Doch, ich finde das jetzt gerade sehr wichtig. Ich möchte bitte, dass ihr euch mal meine Beschäftigung anguckt, weil ich finde, das trifft den Nagel fast schon auf den Kopf. Ich kann es ja nicht gucken, du musst es mir sagen. Was ist denn für eine Beschäftigung? Na hier, was ich beruflich mache. Oh, das muss ich jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme. Hier, weitere Profile, was ist denn das alles? Junge, gibt es hier viele Sachen. Das ist so, es ist so innovativ alles. Ausbildung. So, jetzt gucke ich mal, was dein Beruf ist. Also erstmal hat er sich Gras als Hintergrund gemacht. Ja. Hast du das ausgesucht bei Google oder hochgeladen? Das habe ich bei Google ausgesucht. So, ich habe da was hochgeladen. Was denn? Früher Arbeitgeber die Sonne, steht da bei mir. Früherer? Ja, früherer Arbeitgeber die Sonne. Aber wieso ist denn das Bild da oben so groß beim Bild? Das ist bei mir auch so, das macht er absichtlich. Aber der macht das nur dann, also wenn du da auf dein Profil gehst, dann ist es erstmal nur ganz relativ klein. Also siehst du eigentlich nur deinen Kreis da. Aber wo mache ich denn das mit Twitter? Links, weitere Profile. Poccio, erzähl doch mal. Ja, bei mir war das so, wenn ich das... Sind du doch benutzt auch Chrome OS, ne? Was? Du benutzt doch auch Chrome OS. Aber der Poccio hat das doch nicht jetzt eingestellt. Das hat er schon vorher gemacht. Was? Das habe ich. Ja, erzähl's mal, Poccio, der versteht's nicht. Also, ich habe als im Zuge der Zusammenführung von Google und YouTube. Ja. Bin ich mit meinem YouTube-Konto, was ich da schon lange hatte, ja, bin ich zu Google dazugefügt worden. Da war es aber noch so, dass es in Ordnung war, dass wenn man da nur seine E-Mail-Adresse als Namen angibt. jetzt, um ein Google Plus-Konto zu erstellen, wollen die von mir meinen echten Namen haben. Beziehungsweise irgendeinen Namen, der echt klingt, beziehungsweise echt ist, wie Ernst Müller, Hans Wurst oder Dennis Wetzler. Mhm. Das würde sich dann aber auswirken, dass auch mein YouTube-Konto und mein Google-Konto so heißen würde. Mhm. Und das sehe ich nicht ein, weil das ist ja vorschreibend, dass ich sage, dass die mir sagen, wie ich heißen soll. Klingt total schräg und krank, ich weiß, aber ist mir egal. Aber das erklärt immer noch nicht, warum meine du einen Twitter-Account auf deinem Google Plus hast. Was ist denn dieses Plus 1? Was heißt das jetzt? Das ist wie liken. Videos, Fotos, Beiträge über mich. Über mich. Über mich. Wollen wir nicht einfach alle bei Xbox Live online kommen? Da können wir auch miteinander quatschen. Das ist einfach viel unproblematischer. Das ist einfach dieses, wenn man sich an gewisse Sachen gewöhnt hat. Mhm. Aber du reierst schon, was hast du denn getrunken? So, ja. Aber wenn man es ganz, also wenn man es wirklich nur an diese Chat-Funktion hier, dieses Hangout-Gelumpe, ist, das ist es schon wert. Und das Ding ist, Google Plus würde ich nie im Leben, glaube ich, bei Chrome benutzen, sondern nur als App. Ich glaube, als App ist es wirklich das Beste, was du dir vorstellen kannst. Jetzt würde ich mal sagen, ist es auch mal Zeit, den Hamster hier rauszulocken. Guck mal her. Ich habe schon eine iPad-Hülle gekauft. Und die iPad-Hülle. Hauptsache, das iPad kann er erst Montag abholen. Vielleicht. Wie so ein Idiot. Vielleicht sagen die auch, ja, also sie haben, ach, Boni, genau so hieß das. Sie haben leider die Bonitätsprüfung, also ist uns eigentlich unerklärlich, aber kann das sein? Hast du das denn mit auf irgendeinem Deal gekauft oder was? Hast du das Ding bar gekauft oder hast du das finanziert? Finanziert? Wie sollst du denn das finanzieren, wenn du ein Ding kaufst? Nee, ich habe das bar gekauft. Kannst du bestimmt, weiß nicht, Raten für auch so ein iPad machen oder geht das nicht? Für 300 Euro? 200 Euro kostet es doch sogar nur, glaube ich. Das geht, glaube ich, nicht, hast recht. Da würde ich, also als Ladenbesitzer würde ich sagen, du bist ja nicht mehr ganz normal im Kopf. Wenn du keine 200 Euro mehr bezahlen kannst. Dann würde ich mir mal ganz andere Gedanken machen. Da würde ich mir gerade mal einen Datentarif holen für 40 Euro im Monat. Echt? jetzt pass auf. Das Problem ist, habe ich dir doch erklärt. Normalerweise haben die, hat er mir jedenfalls so gesagt, 100 Anfragen pro Stunde in ihrem Hauptzentrum, die sie da bearbeiten müssen. Und was ich viel skandalöser finde, diese Bearbeitungsgeschichte für die Bonitätsprüfung wird von 10 Leuten gemacht. Die sind zuständig für alle im Telekom-Shop abgegebenen Neuverträge und wahrscheinlich auch für Erweiterungen, weil da werden sie ja wahrscheinlich auch nochmal gucken, ob das Geld reicht. Und das sich vorzustellen, dass da 10 Leute alle Aufträge bearbeiten müssen, die an einem Samstagnachmittag reinkommen, das finde ich schon irgendwie, leckt mich im Arsch. Mir hat man letzte Woche telefonisch angeboten, eine zweite SIM-Karte für 29 Euro zu kriegen, wo ich sogar ein iPad dazu bekommen würde. Umsonst? Ich glaube schon. Ja, das würde ich machen. Müsste ich nochmal nachfragen, aber ich bezahle halt für meine erste SIM-Karte schon sehr viel Geld. Meld du dich erstmal bei Google Plus richtig an. Ja, wenn ich auf jeden Zug aufgesprungen wäre, den wir in den letzten Wochen genommen hätten, dann wüssten alle mittlerweile, dass ich in Wahrheit Long John Silver heiße. Jetzt ist meine Freundin auch noch hier. Willst du auch mit podcasten? Melli hat schon blank gezogen. Die hat alles gegeben, du. Die hat schon blank gezogen, die hat ihr Arschloch gezeigt. Bei Google Plus in der Hangouts bedauert Winkel. Das wäre doch mal geil, oder? So? Wenn so ein Hangout ist, warum? Und dann sitzt da so ein Idiot und auf einmal läuft da hinten so eine Alte lang mit einem Arschloch direkt vor der Kamera. Ich habe mir übrigens auch ein neues Telefon gekauft für zu Hause. Ja. Ein Sinus. Ja. Was denn? Ich war gerade hier so ruhig. So eine komische Stille. Eine bedrückende Stille. Das muss ich mal der Melli zeigen. Betretenes Schweigen nennt man das. Eddie, ich glaube, das ist so ein Altherrentelefon. Hilarious. Einfach nur hilarious. Aber da ist dein Girlfriend aber früh wieder zu Hause, wa? Ja, die fand es auch ganz schön toll, wahrscheinlich. Disappointed, ja. Ding. Mhm. Na, Kacke. Wie war's denn? Wie war denn die Party, die Einweihungsparty? Riesiges Telefon. Hast du dir Seniorentastentelefon gekauft? Ja, ist wirklich 1 cm x 1 cm. So eine Zahl. Das heißt, du kannst selbst mit der Eichel wählen, sozusagen. Nee, das geht leider nicht, Pocho. Aber, Aber wenn ihr riot, dann ich auch. Guck mal hier. Ja, klar. Aber ein Anrufbeantworter ist mit dabei. Zum allerersten Mal kann ich jetzt auf einen Anrufbeantworter sprechen. Willkommen in den 90er Jahren. Ja, ich habe schon meinen Text, überlege ich mir gerade schon. Willst du noch ein Faxgerät vielleicht kaufen oder so? Kann ich dir nur empfehlen. Oder einen ISDN-Anschluss? Ja, den hole ich mir. So. Und T-Aktie. Ich sag nur ein Wort, T-Aktie. Ich glaube, ich hole mir lieber eine E.ON-Aktie. Die haben so eine sympathische Werbung, ne? Hm? Oder Argo, oder wie die Versicherung heißt. Die ist noch besser. Geht denn das Fußballspiel noch? Ja, läuft noch 2-0. Hm? Hab noch gar nicht angeguckt. Ich habe mir heute auch tolle neue Chips gekauft. Und zwar, ich esse sehr gerne die Salt and Vinegar Chips, also mit diesem Essiggeschmack. Mhm. Und die gibt es jetzt auch von Pringles. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch Pringles. Ja, Chips in Dosen sind immer besser. Sour Cream and Onion, ganz klar. Ja, der gute Grüne, ne, der Klassiker. Ja, macht man nichts falsch. Nee. Eigentlich wollte ich Pombeeren. Ja, die sind auch toll, aber da schmecken die Paprika besser, weil die schmecken wie der Heda Gewürzketchup. Das Problem ist, bei Sour Cream and Onion von Pombeer, oder bei Sour Cream heißen die, glaube ich, nur. Mhm. Da muss ich fast die ganze Tüte im Mund stecken, um so... Um was zu spüren von dem Geschmack. Dann ist das so geil, also wenn man so eine richtig große Portion nimmt, aber da kannst du ja nur zweimal reingreifen, ist die Tüte leer. Das ist ja auch so Pombeer-Packung. Ja, das liegt aber auch daran, dass du natürlich eine ähnliche Mundoptik wie Steven Taylor von Aerosmith hast, oder? Absolut. Ja. Mundoptik. Schönes Wort, oder? Weil sich mal jemand gewählt ausdrücken kann. Mhm. Und dann hat er mich ausgelacht, habe ich gesagt, gibt es eigentlich noch analoge Telefone? Lacht er. Sagt er, ja. So hat er es gesagt. Da kann ich dem Autofachmann auch mal eine lustige Geschichte erzählen, als mein Vater mal beim, der hatte einen Tacho kaputt vom Auto. Der hatte einen Tacho kaputt? Ja, vom Auto, vom BMW, vom 5er BMW, Baujahr, weiß ich nicht mehr, was das war, 96 oder so, so ein älterer halt. Und ist dann zu BMW gefahren und mein Vater hat seine Kfz-Mechanikerlehre vor, weiß ich nicht, 30, nein, noch länger, 40 Jahren beendet oder 45 Jahren und hat dann nach einer Tachowelle gefragt, die wohl seit 30 Jahren nicht mehr verbaut wird. Und, was haben Sie gesagt? Ja, Sie haben sehr gelacht wohl an der Information. Ich habe gesagt, das hättest du besser aufgenommen, aber naja. Das ist doch dekadent. Tja. So sind sie halt bei BMW, ne? Machen halt schöne Autos. Hm. Lange Zeit BMW gefahren. Bitte? Bin lange Zeit BMW gefahren. Mein Vater holt sich jetzt einen BMW. Ach du Scheiße. Mhm. Du musst die App, wenn ich das richtig sehe. Warte mal. Wir leben für ein Fußball. Du musst, um Google Hangouts auf dem iOS zu nutzen. Jetzt kommt's. Musst du dir die App runterladen. Für Hangouts? Mhm. Ja, dann machen wir das doch. Ja, mach ich gerade. Mach das Spiel aus, mir zu langweilig. Verbindung mit iTunes Store nicht möglich. Ja. Also die hat WLAN schon gekappt. Wer wird denn jetzt von der NSA gejagt, hä? Ja, aber bei mir ist es auch absolut zu Recht. Ja, was definitiv. Was ich mir geleistet habe in den letzten Tagen. Enemy of the State, ne? Jetzt geht's. Jetzt haben sie dich gehört. 33 Euro kostet ihr. Ja, ja, klar. Das wäre doch geil, oder? Wenn Google hier alle Plus machen. Und dann hier. Oh. Was ich machen würde, wenn ich Google wäre, ich würde die Leute einmal alles umsonst eingeben lassen. Und wenn sie irgendwas an ihrem Profil ändern wollen, dann kostet das was. Das würde ich machen. Glaub mir, da würden einige zahlen. Das wäre wirklich ein Geschäftsmodell, auch für Facebook. Überleg mal, wenn du dich vor 5 oder 6 Jahren da angemeldet hast und hättest jetzt für jede Änderung zahlen müssen. Im Cent-Bereich, im Cent-Bereich. Ja, 99 Cent oder so. Oder 50. Wenn du bei Xbox Live deinen Namen ändern willst, musst du auch Geld bezahlen. Weiß doch. Einfach alles starten steht hier. Total okay. Aufstoßen direkt. Wollte es sein? Muss ich mich nochmal anmelden. Was isst du denn da? Chippies. Ja. Pringles. Sour Cream and Onion. Ich habe heute meinen ersten Red Bull Shot habe ich heute. Meinen ersten Red Bull Shot habe ich heute gemacht. Der ist ganz schön. Scheiße. Geht ganz schön an den Nieren, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Wer säuft denn so einen Dreck? Keine Ahnung. Dieses 5-Hour Energy, hast du das schon mal getrunken? Was die bei TNA mal Werbung gemacht haben? Hm. Wahrscheinlich ist es genauso kacke, oder? Schmeckt genauso scheiße, ja. Das war heute im Angebot. 50 Cent statt 2,19 Euro. Nicht 50 Cent war ein guter Deal. Aber das schmeckt doch wirklich wie abgestandener Red Bull, oder seht ihr das genau anders? Der hat ja keine Kohlensäure. Warmes, abgelaufenes Red Bull. Ja, und ein bisschen stärker, finde ich. Noch süßer. Habe einen Penis. Warum lachst du da, Pocho? Das gibt's ja überhaupt nicht. Weil ich keinen hab. So, jetzt habe ich dir was geschrieben mit der Hangout-App, Chris. Oh, Pocho, wenn du das sehen könntest. Ne? Ja. Das ist voll nach meinem Geschmack, lass mich raten. Oh, das gibt's ja. Warte mal. Was nutzt du jetzt? Ich benutze PC, weil die Hangout-App, da braucht man iOS 6.1 für. Was hast denn du? 6.0. Warum das denn? Warum sollte ich 6.1 machen? Warum hast du nicht ganz aktuelle? Was habe ich? Die ganz aktuelle 6.1.4, glaube ich. Nö. Warum? Sag mir einen Grund. Als ich mir die Specs angeguckt habe, gab es keine Neuerung. Bugfixes. Ja, nur für iPhone 5. Ja, aber warum denn nicht? Nee, never change a running iOS. Das wüsste ich aber. Hast du die Grafik gesehen mit Google? Mit der Verteilung von den verschiedenen Betriebssystemen? Irgendwie ein Drittel benutzt noch die älteste Software, die von vor 14 Monaten und so. Hast du das gesehen bei der Keynote? Nee. Das war eine schöne Grafik. Irgendwie bei Apple waren es, glaube ich, 94%, die aktuelle iOS-Version nutzen. Und 6% ältere Versionen und bei Google waren. Nee, bei Android, nicht bei Google, bei Android. Naja, bei Android. Android, ja, halt genau. Nicht auf jedes Device das Neueste drauf machen. Naja, aber was ich damit ja sagen wollte, ist, wenn du entwickeln musst für Google, dann musst du dich da auf 38 verschiedene Ausbaustufen einwechseln. Ja, sicher, natürlich. Bei iOS sagst du halt, so, meine App geht nur für die aktuelle Version. Denn die anderen 4%, auf die kann ich scheißen. Kannst du ja auch scheißen. Auf die anderen 4%. Sicher. Aber das kannst du bei Google oder bei Android natürlich nicht. Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass bei Android dass das nicht geht und so. Und hin und her. Aber Android ist halt die Alternative einfach vom Preis her, ne? Muss man ja sagen. Ich glaube, Windows. Genau, ich würde auch zu Windows gehen und wenn ich kein iOS mache. Ja. Aktuell, glaub schon. Die machen viel richtig, aber auch viel falsch. Ja, aber ich glaube halt, dass iOS 7 wirklich auch viel übernimmt von Sachen, wo man bis jetzt gedacht hat, ja, das gefällt mir bei anderen Geräten besser und jetzt sehen wir es auch darauf, weil es halt einfach nachgemacht ist. Ja. Ja, wie zum Beispiel adaptiertes Notification Center, ne, dass du da eigentlich Flugmodus machen kannst. Und du hast ja jetzt ein Notification Center, das von unten nach oben hochwischt. Genau. Nee, das ist nicht der Notification Center, das ist dein Control Center. Genau, das ist dein Control Panel. Und das Panel kannst du nochmal nach rechts und links wischen, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber dein Notification Center ziehst du weiter von oben nach unten. Ja, ja. Ja, genau. Da hast du aber jetzt neue Funktionen wie zum Beispiel Flugmodus und WLAN an. Nee, das ist im Control Center. Das ist Control Center, genau. Nee, das ist oben drin. Nee, unten. Unten? Ja. Da ist auch das iDrop und so ein Scheiß. Das ist ja alles ganz gar nicht schlecht, aber funktioniert noch nicht so richtig. Jedenfalls in diesen Betas, die jetzt da draußen sind. Aber mal abwarten. Wie gesagt, bevor ich es nicht gesehen habe, oder in der Hand gehabt habe, sage ich jetzt mal so, will ich es gar nicht beurteilen. Aber ich finde es ein bisschen komisch. Ich muss den Bänder schreiben. Was soll denn der sonst von mir denken? Tja, echt. Kann ich ja nie wieder da aufschlagen. Also beim Bänder muss ich schreiben, wirklich, ist wichtig. Oh, Costa, ich habe dir, glaube ich, vor 8 Stunden geschrieben. Oh, mein Hamster beginnt wieder im Rad zu laufen. Zentimeter hat er schon wieder. Meine Katze dreht auch gerade durch. Was ist los? Könnte ich mal zusammen in einen Käfig sperren. Oh, ich glaube, das endet nicht gut für den Hamster. Nee. Also vor allem nicht bei seinem Tempo. Katze, was ist los? Hat die vielleicht so einen Red Bull getrunken? Ja, die kann, das kann sein. Oh Gott, jetzt habe ich geholt geschrieben. Ich glaube, die macht gerade einen Hangout. Der Hamster oder die Katze? Und der macht einen Hangout. Animal Adding Hangout. Ah, der Hamster ist so niedlich. Die Kamera ist auf jeden Fall mal besser beim iPhone 4, sehe ich gerade. Das ist gut, weil die vom iPad Mini, die kannst du echt eine Tonne. Also. Hältst du also das iPad dann so vor dich und machst damit Fotos? Also draußen. Das sehr seltsam. Pass auf, in der Öffentlichkeit draußen muss ich ganz ehrlich sagen, auch, also Fotografie immer lieber mit einer richtigen Digitalkamera. Mhm, auch schon zu iPhone-Zeiten. Mhm, klar. Immer. Aber hier zu Hause oder wenn ich mal irgendwas schön fotografieren will, um was zu zeigen, finde ich, ist okay. Also einfach nur für so einen Schnappschuss. Was ist los? Alles klar? Ja. Also so. Jetzt macht hier einer wirklich von Brasilien mit der Trage. Der Hamster ist draußen. Der ist jetzt schon 1,5 Zentimeter am Rad gelaufen. Und ich glaube, das ist Neymar, der hier runtergetragen wird. Ich mache übrigens gerade nebenbei die Aufgaben, die Ricky sonst immer gemacht hat. Ich mache gerade das neue Logo für unsere... Die Stammtisch-Ecke, ja? Ja. Was denn für ein Logo? Ich adaptiere doch das Logo. Also, wo waren wir denn jetzt überhaupt, Chris und Pocho? Im Zweifelsfall bei Google Plus. Ja. Nee, wir waren doch jetzt. Beim Fotografieren waren wir gerade. Ah, genau. Aber wie gesagt, für so einen Schnappschuss, finde ich, konnte man mit dem iPad auch gute Bilder machen. Mit dem Mini, nee. Also, das ist, ich kann mich an kein iOS-Device erinnern, das so schlechte Bilder gemacht hat. Selbst das 3G hat nicht so schlechte Bilder gemacht, gefühlt. Das hat schon schlechte Bilder gemacht. Ja. Also, ich finde auch, jetzt, nachdem ich das iPad Mini eine Weile habe, das muss billiger werden. Also für das, was es hat, ohne Retina und so, muss es billiger werden. Das kostet doch spätestens mit dem nächsten, oder? Ist ein gutes Gerät, aber zu teuer. 3,29 kostet das, ne? Was? 3,29 kostet das, ne? Ja, genau. 3,29 mit Retina, okay. Aber so wie es jetzt ist, 2,50, mehr ist es nicht wert. Ist zu teuer. Viel zu teuer. Und vor allen Dingen auch, wenn du noch mit Karte das ganze Ding willst, da ist ja nur 50 Euro billiger wie das neue iPad. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie man sich das dann kaufen kann. Also, wenn man es mit unterwegs nimmt, also Fotze. Ja. Aber das iPad 4 scheint da ein bisschen bessere Bilder auf die Reihe zu kriegen. Das iPad 4. Mhm. Holst du denn auch so eine stylische Tastatur dafür? Nee. Das geht sehr gut, auf dem normalen iPad zu schreiben. Ja, ich finde so eine Tastatur. Sieht total geil aus auch. Nicht doof, aber ist mir zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Ist aber auch ein Mehrwert dann irgendwo da drin, ne? Weil dann kannst du es ja fast wirklich wie ein Notebook nutzen. Eine Tastatur? Ja. Totaler Schwachsinn, habe ich mir auch geholt, brauchst du gar nicht. Okay. Ja, ja. Gut. Und du kannst so auf dem Tablet kannst du so perfekt schreiben. Du hast halt einen entscheidenden Nachteil, warum du nie komplett auf dem iPad umsteigen kannst. Du kannst keine Dateien runterladen und an einen Ort speichern. Ja. Geht halt nicht. Genau. Und das ist der Knackpunkt. Solange das nicht geht, kann ich nicht komplett auf ein iPad umsteigen. Mhm. Hat schon ein Tor geschossen? Was? Nee. Bei mir schreit der gerade so. Wer kommentiert denn? Der hört sich an wie der von FIFA. Wie hieß denn der? Tom Bayer? Nee, wie hieß der andere? Wolf Fuß? Nee, der bei ZDF jetzt kommentiert. Oder bei ARD. Wie heißt denn der nochmal? Bela Reti? Nee, der mit Tom Bayer immer das zusammen gemacht hat. Tom Bayer und wie hieß denn der andere? Die früher bei FIFA das immer kommentiert haben. Tom Bayer und... Bartels hieß er. Ja, genau. Das war noch, die haben doch früher so zweites gemacht, wa? Ja. Und der Wolf Fuß hat das doch da bei PES immer gemacht. Wolf Fuß war bei PES, genau. Ist dann zu FIFA jetzt oder was? Nee. Nee. Okay. Und wer macht das bei FIFA? Da macht das der Schwachmat von Sport 1, der Basketball immer moderiert. Echt? Der auch Schlag den Rab macht. Frank Buschmann. Ja, Katastrophe bei FIFA. Du konntest dir bis FIFA 12 konntest du dir den englischen Kommentar noch runterladen, aber jetzt mit 13 nicht mehr. Dann spielst du halt ohne. Stell mir vor, wie wenn Tony Dawson komplett WWE 14 moderiert. So. Katastrophe. Oh Mann. Heute wurde mir, fand ich schön, habe ich heute von Brian Alvarez gehört zum Thema. Wie heißt denn der Typ hier noch? Oh, Pocho, ich habe deine Katze gehört. Ja, ja, eben, genau. Die ist gerade ganz nah bei mir. Oh, die geile Muschi. Ja. Und zwar hat der Alvarez gesagt, der, wie heißt denn der nochmal? Brad Maddox. Ja. Dann hat er gesagt, die versuchen mit dem, also Chris, du hast dich ja auch schon gefragt, warum der so komisch moderiert. Und die versuchen mit dem so ein Indie-Feeling aufzubauen. Das ist die Idee dahinter. Mit Maddox. Der hat kommentiert bei NXT deswegen so komisch, so ungewohnt, weil das soll so Indie-mäßig rüberkommen. Okay. Und er soll praktisch einen total überzeichneten Charakter darstellen, der ja, so ist das ja auch, der kommentiert wie ein Kommentator, also der, wenn Saturday Night Live einen Wrestling-Kommentator parodieren würde, dann würde der so klingen. Ja. Und das ist irgendwie, die Idee soll aber sein, er soll so Indie-mäßig rüberkommen. Ich kriege das überhaupt nicht zusammen. Das hat für mich überhaupt nichts mit Indie zu tun. Das mit Saturday Night Live, finde ich, ist der beste Vergleich noch. Wenn er, ich finde das immer sehr bizarr, wenn er sich da, wenn irgendein Dritter mal am Kommentatorenpult sitzt, wenn er sich da irgendwie einen Bicky Langston oder so ranschmeißt. Das ist sehr bizarr, weiß ich nicht. Aber gut, was weiß ich schon? Ich gucke ja nur noch NXT. Mein Kompagnon aus Düsseldorf der dreht gerade innerlich völlig ab, warum ich mir jetzt ein großes iPad geholt habe. So. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ist ja fast so was Ähnliches wie deine Entscheidung, ne? Naja, er kritisiert es ja nicht. Er versteht es noch nicht, weil er sagt halt, Mini ist so geschickt für unterwegs und so. Ach, du hast ja keine Ahnung. Hat er geschrieben? Ja. Ja, aber das ist nicht so Chris Boss nicht hinfahren. jedes Mal, wenn sowas ist im Internet, wenn ich mit Leuten aus dem Internet Theater habe, muss ich einen Chris zurückhalten, dass er nicht hinfährt. Also, ja, das war schon ein paar Mal so. Schicke. Ja, aber ich glaube, nach Hülle Farbe machen, verdreschen da irgendeinen. Ja, Potsch und ich haben uns da schon was Lustiges ausgedacht. Die Masken haben wir schon übrigens. Aber wir haben 5 Masken, der Philipp kommt auch mit. Wir drei, Tobi und Philipp und ein abgewrackter Sprinter ist auch schon organisiert und ja, ist schon alles geplant. Aber ein alter Sprinter vom Hermes-Versand. Wo vorne noch die Personalnummer drin liegt. Das und wo du an der Seite noch genau die Aufkleber erkennst, die aber schon lange abgemacht sind, die trotzdem noch wegen der Kleberückstände so darauf zu erkennen sind. Ach, herrlich. Ja, aber das machen wir mal. Ich denke mal spätestens, wenn Ricky Urlaub hat. Ich würde gerne mit diesem Van kommen, mit dem die Libyer kommen, wenn sie den von der Zurück in die Zukunft abknallen sollen. Mit dem würde ich kommen und dann stehe ich oben mit so einer Kalaschnikow, ja. Nee, der hatte doch so eine Armfaust. Nee, wie heißt das Faust? Wie heißt denn das Ding? Panzerfaust hat er zu. Panzerfaust. Ja. Aber Armfaust, am Anfang hat er halt doch eine Kalaschnikow gehabt mit der Ladehemmung. Stimmt, also hat er dann immer gesagt, dass die nicht geht. Und dann ist, go, go! Das stimmt. Und das ist ganz wichtig, dass dann irgendeiner vorher so eine Benzinspur macht, wo man dann die Reifen Also so, wisst schon. Ja, da musst du aber auch einen DeLorean wenigstens mit am Set haben, wenn man. Ja, klar. Schon, ja, den hast du natürlich in deiner Garage stehen. Ich habe auf der Autobahn gesehen, in Deutschland. Ja, ich kenne den. DeLorean, schön. Ja, unfassbar. Aber auch mit Fluxkompensator oder ohne? Ich hatte meinen gerade an, deswegen so schnell konnte ich nicht gucken. Sind aneinander vorbeigereist. Bobsgeschwindigkeit hatte ich schon erreicht. Aber was ein Film aus dem Auto machen kann, ne? Eigentlich ein Fahrer auf Schrotthaufen, wenn man mal so sieht. Das Auto war der letzte Scheiß. Ja. Das wusstet ihr eigentlich, dass die Türen selbst bei den Dreharbeiten immer nicht gehalten haben? Genau, ja. Das echt, deswegen haben die irgendwie zwei Autos gebraucht. Du hast die Trilogie auf Blu-ray, ne? Ich? Mhm. Ich habe die auf iTunes hier. Ach so, ja, oder so. Mhm. Aber auch nur auf Englisch. Reicht ja auch. Ja, nix. Geht auf Englisch. Ihr habt euch, glaube ich, mal darüber unterhalten, dass ihr es nicht auf Englisch sehen könnt. Aber ich finde... Genau, ich kann es nicht auf Englisch. Also ich gucke es auf Deutsch nur, nicht weil ich das andere nicht verstehe, sondern weil für mich dann der Kinderfaktor weggeht. Ich brauche die Synchros, weil als Kind kenne ich ja nur die Synchros. Und ich habe so ein schönes Gefühl, wenn ich dann Marty McFly sprechen höre. Und das, wenn er auf einmal eine andere Stimme hat, das geht nicht. Das ist nicht compare mit meinem Schädel. Aber ich finde die englische Übersetzung... Quatsch. Das englische Original ist, finde ich, jetzt nicht so extrem weit entfernt von der deutschen Stimme. Das habe ich fast eingeschissen. Das finde ich zum Beispiel bei den Sopranos, finde ich, katastrophal. Ja, Tony Sopranos Stimme brauchst du im Original. Übrigens, was war denn das für ein Film? Oh, scheiße. Ich gucke keinen James Gandolfini-Film. Das zerstört meine Vorstellungen. Guck Killing Them Softly, da ist ein abgewrackter Killer. Nee, den Fehler begehe ich nie wieder. Es ist eine Serie mit jemandem angucken, den du aus einem Film gut findest? Andersrum. Okay. Den Film mit jemandem angucken, den ich in der Serie gut finde. Okay. Wen gibt's da doch? Wen kannst du als Beispiel? Warte mal, wer wen war denn das? Ich wollte es gerade nämlich auch noch sagen, aber ich hatte es auch mal für eine Sekunde im Kopf. Also ein ganz klassisches Beispiel ist für mich Ed O'Neill. Ich finde, jeder Film, den ich mit Ed O'Neill gesehen habe, hat Ed O'Neill als Al Bundy geschadet. Nicht als Schauspieler, aber als Al Bundy. Lucky Numbers fällt mir da ein. Den habe ich nicht gesehen. Mir fällt als erstes Ding ein, Wayne's World. Es ist ja eher fast schon Cameo-Auftritt, oder? Ja. Warte mal, wer war denn das? Was habe ich denn noch gesehen für eine Serie? Und also Ding ist klar. James Gandolfini gucke ich mir nicht an. Nee, aber James Gandolfini wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste. Das ist für mich so... Das ist für mich wirklich so, dass ich mich nicht trauen würde, wenn ich den auf der Straße treffen würde, würde ich mich nicht trauen, den anzusprechen. Echt, hätte das Angst, aus deinem Mund zu hören, spricht von wahrem Respekt. Dass er einen Tacker dabei hat, hätte ich Angst. Aber ich würde mich gerne mal anschreien. Ich würde mich von dem gerne mal anschreien lassen, und dass ich ein Prick bin. Und ich. Das ist dein Lieblingswort, Prick, ne? Und ja. Wie heißt sein Medikament? Gesichtsausdruck allein. Welches Medikament nimmt er immer? Prozac. Prozac, genau. Pricks und Prozac. Das sind also so einen hohen Count, das sind die höchsten. Jetzt geht's los. Immer wenn ich was sage. Lauf, Kleiner, lauf. Jetzt läuft er. Na los. Ja. Ich habe gerade mal die Wikipedia-Seite von James Gandolfini angemacht und muss sagen, wir fallen direkt. Der Welt. Bitte? Einer der besten Menschen der Welt überhaupt. Definitiv, aber mir fallen direkt drei Filme auf, die man mit ihm gesehen haben muss. Was war denn sein letzter Film? Sag mal bitte. Der letzte Film war der unglaubliche Burt Wonderstone und davor Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty, da habe ich ihn gesehen. Auf einmal taucht da Gandolfini auf. Ich glaube, ich bin also wirklich... Weißt du, wo ich ausgemacht bin, als ich mal ein Bild von James Gandolfini mit Vollbart gesehen habe? Mit Vollbart? Ja. Fand ich den irgendwie auch niedlich. Und ich habe, glaube ich, meinen Samstagabend in einem italienischen Restaurant und einen Weintrinkentisch mir gerade zusammengestellt. Also Dana White und James Gandolfini trinken mit mir Wein und essen Nudeln. Und unterhalten sich über irgendwas. Beide haben ja eine sehr ausgewählte Sprache. Im Hintergrund müsste aber auch Pauli und Zill stehen, weißt du? Dass man immer mal so, man fühlt sich halt sicherer mit Pauli. Ja, und natürlich dann Joe Rogan. der gerade eine im der Kellner macht den Buffer, der Buffer macht den Kellner, ja, oder? Ja. Der Joe Rogan fickt gerade eine mit Moltisanti. Ich glaube aber, Joe Rogan ist schwul. Ja. Ja, gibt's ja auch ein paar Gerüchte. Dass er auf Arschlöcher steht. Nee, dass er schwul ist. Weiß auch nicht, der ist komisch. Irgendwie ist der aber komisch. Jetzt mal nochmal auf Gandolfini, um das zu sagen, was ich eben sagen wollte. Ich finde, drei Filme mit ihm muss man gesehen haben, die ich jetzt direkt sehe. Das ist nämlich einmal True Romance. Finde ich völlig überbewertet, den Film. Ja, ich habe den aber gesehen und fand den gut. Okay. Also den, dann schnappt Shorty. Nice. Aber warte mal, Pocho, findest du True Romance auch gut? Ja, ja, definitiv. Darum sage ich die. Findest du auch, dass bei True Romance wirklich der Film nur deswegen gut ist, weil Ding mitmacht? Der hier von Sleepy Hollow, wie heißt er denn? Der wundersame Burt Wonderstone. Nein! Ah, wer ist denn der? Von Sleepy Hollow. Johnny Depp? Nein, der Alte. Ach so. Wie heißt er denn? Der den Vater von Dings dann abknallt. Dennis Hopper? Nein, der knallt Christopher Walken. Ja, ich finde, der ist da in diesem Film so wichtig. Ich habe ja schon öfters auch in artverwandten Podcast-Produkten gesagt, dass ich Christopher Walken total super finde. Also, ja, ist grandios. Ja, also dann eben wie gesagt, schnappt Shorty finde ich noch sehr wichtig und absolut auch 8 mm sollte man dann gesehen. Ja, okay. Hat er denn bei Schnappt Shorty gespielt? Kann ich mich auch nicht erinnern. Sage ich euch direkt. Bei Dings kann ich mich erinnern, bei True Romance. Da haben aber noch andere, glaube ich, von den Sopranos mitgespielt, oder? Hat er nicht Ding auch mitgespielt? Pussy? Big Puss? Er hat den Bär gespielt, also Bär mit Namen bei Schnappt Shorty. Ich kann jetzt nicht genau die Rollen sagen, weil ich den Film jetzt auch nicht so auf. Aber ich finde ihn gut, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, 8 mm, da ist er auch wirklich ein absolutes Schwein. Wobei den Film finde ich am besten von den drei, die du gerade aufgezählt hast. Ja, ne? Aber. Wusstet die drei, finde ich, sollte man gesehen haben. Wusstet ihr eigentlich, als ich das erste Mal die Sopranos gesehen habe, das allererste Mal, das war nicht Folge 1, das war irgendeine Folge zwischendrin und auch nicht bewusst. Weißt du noch, welche das war, also was da passiert ist? Nee, weil ich damals, aber wisst ihr, wo ich es gesehen habe? Wahrscheinlich nicht. In New York. Da habe ich zum ersten Mal nachts, habe ich Fernseher angemacht, Jetlag gehabt. Und hab rumgeschalten und dann bin ich da hängen geblieben bei den Sopranos. Ja, das ist ja ein Wink. Das ist ein Ding und vor allen Dingen auch ein Wink. Ein Wink, habe ich gesagt, ja. Und ich konnte mich, ich habe wirklich nicht viel mitbekommen, weil, was weiß ich, angemacht, 10 Minuten geguckt, eingepennt. Aber ich wusste, also als ich dann die Serie bewusst angefangen habe zu gucken, wusste ich noch, ey, hier, den kenne ich noch, Big Puss. Habe ich mich sofort erinnern können an den Typen. So. Big Puss ist dann im Endeffekt doch ein mieses Stück Scheiße. Warum? Naja, er hat doch ausgesagt, da hat sie doch mit dem FBI-Typen getroffen. Ach so, deswegen, aber ja, gut verständlich, oder? Weiß ich nicht. Naja, hast du ja gesehen, wie es dann endet. Irgendwann fährt halt Tony und Pauli mit dir mal aufs offene Meer, ne? Das war auch das war so eine tolle Folge, als er da seine Dingvergiftung hatte, seine Lebensmittelvergiftung und immer wieder Pussy und so erschienen sind. Oh, das war eine Folge. Das war so eine. Oh, war das eine tolle Folge. Mir fällt auch keine schlechte ein. Ich kann mich an keine langweilige. Doch, ich fand die Folge schlecht, wo Moltisanti dann nach New York rüber ist und Regisseur werden wollte. Nein, fand ich auch nicht gut. Fand ich auch nicht schlecht. Du hast mir das ja gesagt. Du hast gesagt, warte mal ab, da kommt eine. Du hast mich da so ein bisschen vorgewandelt. Ist genau, die meinte ich. Dritte Staffel? Aber kann sein. Oder so. Aber fand ich nicht. Also hat mich hat nichts gestört. Ich fand. Das war wirklich jedes Mal so, nach jeder einzelnen Folge habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, jetzt guckst du noch eine. Egal, wie spät es jetzt ist. Ja, klar, und das ist das beste Lob, was du in einer Serie geben kannst. Das war Wahnsinn. Und ganz schlimm war es, gut, es gab einen kleinen Hänger, als er angeschossen wurde und solange seine Sepsis da hatte. Da, als dann sein Charakter so ein bisschen gedreht wurde hin zum Geläuterten, war ein bisschen schwierig dann. Aber die Spannung hat dann viel rausgerissen. Aber es ist auch die perfekt besetzteste Serie überhaupt. Wurde ja, vom Empire Magazine oder so gewählt zur Serie mit dem besten Drehbuch. Aber da passt ja alles, ne? Von Carm bis zu seinem scheiß Sohn, Alter, wie ich den gehasst habe. Das ist eine perfekte Besetzung. Aber ich glaube, wenn es dann sowas gibt wie, was ist die beste Serie, kannst du so nicht sagen. Weil das ist enorm vom Geschmack abhängig. Ist auf einem Level bei mir aber mit Breaking Bad, auf einem Level. Ja, siehste, und ich finde Breaking Bad einfach nur richtig gut. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, war richtig, richtig gut, aber hat halt lange nicht diesen Hype erzeugt wie Sopranos, wo mir alles andere egal war, wo ich wirklich nicht, ich habe kein UFC geguckt, kein WWE, für mich gab es nur Sopranos. Und, ja, und das hat Breaking Bad nicht geschafft. Da fehlte mir einfach die Zeit. Ich habe ja immer noch die zweite Staffel hier. Ich habe 2 Folgen bis jetzt geguckt und fand die super. Gab es nichts daran auszusetzen. Und habe mir dann auch so gesagt, ach, morgen guckst du nochmal eine Folge. Aber dann, gucke ich lieber das und dann gucke ich übermorgen nochmal eine Folge. Weißt du, also hab's wieder so weggeschoben, obwohl ich die Serie super finde. Ich fand auch die ein oder andere Sitzung schwierig bei seiner Psychologin. Die fand ich immer geil, weil immer dieses Ficken sie jetzt, oder nicht? Immer, finde ich, hängt das da so drin. Selbst wenn sie sich so angefeindet haben, habe ich immer gedacht, na, vielleicht wollen sie uns damit so ein bisschen auf die falsche Fährte locken. Und ganz am Anfang geben sie ja relativ viel Gas. Da gehst du ja hundertprozentig davon aus, dass die beiden vögeln. Mhm. Dann gehst du dann nochmal, nachdem sie vergewaltigt wird, denkst du, okay, jetzt... Genau, jetzt, dann damit kommt, liebäugelt, dass das der fucking Tony Soprano ist und der sie vergewaltigt hat, einfach in 50 Sekunden tot ist. Ja, das... Also, ich habe immer damit gerechnet, dass das war auch wieder so eine Mini-Geschichte, die wahnsinnig spannend war. Das Geile ist, es gibt Serien, die würden sich nur um dieses eine Thema drehen. Um Tony und seine Therapeutin. Genau. Ja, nur die sind schlechter. Die sind schlechter als das, was die da machen. Wie fandest du die Folge, als sie drüben waren in Italien? Waren 2 Folgen, glaube ich, ne? Ja, die fand ich auch super. Ach, ich fand alle gut, Ich fand keine Scheiße, wie die Patin praktisch dann ihn verführen wollte und so. Ach, grandios. Auch mit, dann wo sich dann später mit Carmella und, wie hieß denn der Typ nochmal, der aus Italien mitkam? Der mit den Locken, ne? Nee, der mit dem Pferdeschwanz, mit dem Bahnding. Stimmt, der mit dem Pferdeschwanz, ja. Wie hieß er? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, das fand ich auch wieder super, wo ich mir so gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Weil man wartet ja auch jedes Mal, wer ist jetzt hier der Königsmörder? Ja. Weil du unterstellst es im Endeffekt jeden. Ich habe also auch Sill auch mal auf der Liste gehabt. Dass er Tony backstabbt? Ja. Nee, habe ich bei Sill nie das Gefühl gehabt. Bei Pauli, der hat ja damit geliebäugelt. Genau. Und bei Sill hatte ich aber auch mal das Gefühl. Es war halt immer so dieses, vielleicht kommt es durchs Wrestling gucken, immer so dieses um die Ecke denken. Also, ja, dass die den so rausnehmen und den Fokus auf den und den legen und so, weißt du? So. Ich fand auch den, wie hieß denn der Typ, der immer viel Kohle gemacht hat, aber ständig Scheiße gelabert hat, der mit Dings seiner Ex, mit seiner Witwe zusammen war. Oh. Die Namen kenne ich alle nicht mehr. Nee. Wie hieß denn der? Weißt du, wen ich meine? Ja, ja klar. Der mit seiner Schwester zusammen war. Ja. Nein! Nicht den. Den fand ich aber auch gut. Den Kleinen? Den fand ich auch gut. Der in der zweiten Staffel kommt, der so richtig italienisch aussah. Ich meine den Typen, der mit dem ersten Mafia-Paten, der dann stirbt an Krebs, der hat doch eine Ex. Ja. Wo man so denkt, dass die früher bestimmt mal geil aussah. Ja. Und der auch der Sohn dann erschossen wird von Tony. Ja. Die ist doch mit so einem Typen zusammen, mit so einem Blonden. Den Tony umbringt. So ein Versnoppten. Ja, der ist auch sehr bekannt. Der hat auch schon ganz viele Filme mitgespielt. Weißt du, was ich meine? Wen ich meine? Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Oh, tippst du ja nicht. Ich guck gerade hier. Ach, wie hieß denn? Furio hieß er. Okay. Um den nachzugucken. Wie haben sie den dann immer genannt? Nee, Furio war der Kahn ficken wollte. Nee, aber ich meine jetzt den, wie haben sie denn immer den, da gab es doch noch, wie hieß denn der, um Gottes Willen, Mensch. Aber jetzt weiß ich's. Ja? Ist der nicht Robert? Nee, der ist nicht Robert. Ich weiß doch nicht. Aber das ist schon der Wahnsinn, oder? Wie sich so die Serienlandschaft verändert hat. So sind's halt. Ralphie hieß der, nicht Robert. Ralphie. Mieses Schwein. Ja, aber auch so ein, das war, also, selbst der Bulle war, also, es ist unfassbar, wie man jede Rolle, es gibt über jeden einzelnen Charakter, der bei den Sopranos dabei war, könnte ich mir einen Spin-off vorstellen. Der Tiefe, ja, absolut. Das ist so unfassbar. Was ich mir schon überlegt habe, dass sie vielleicht mal, so ähnlich wie beim Pate 2 von vom Paten halt so ein Prequel machen und das von Junior einfach nur. Ja, aber die Gefahr besteht natürlich. Sie hatten ja mal eine Flashback-Folge von Junior. Ja, genau, wo du das so siehst, wo er mit Tonys Vater und so abhängt. Genau, ja. Ja. Nein, aber ich glaube, das ist halt, also so sehr ich das nochmal gern sehen würde, Sopranos, und es ist ja jetzt echt dann 5, 6 Jahre her, das Ende. 2007, glaube ich, habe ich eben gelesen. Ja, also ist also eine Weile her. Ich würde es wahrscheinlich an der Stelle von den Machern würde es nicht machen. Du kannst es eigentlich nur kaputt machen. Ja, sicher. Du wirst, nee, also allein, dass die Leute so extrem gealtert sind und mittlerweile dann auch in anderen Filmen mitgespielt haben und so, nee. Ich weiß nicht, ob du heute Carmella als Carmella siehst oder als Nurse Betty. Jackie, Betty. Ja, völlig richtig, ja. Ich weiß nicht. Und so mit ganz anderen Leuten das bestücken, so eine Art, wie sie mal, also so eine Art Sopranos 2.0, ja. Das finde ich total bescheuert. Und Spin-off. Ja, einfach stehen lassen, so wie es ist. Die Serie ist großartig, die Serie kann man sich immer wieder angucken. Da wird sich auch keiner rantrauen, hat so viele Preise gewonnen. 3-0 Brasilien übrigens. Wer hat's gemacht? Zeit. Die Nummer 21. Nummer 21? Ja. Mit 13 wusste ich, Test. Jetzt hat er einen Arm darüber, ich sehe es nicht. Ich gerade bei Wikipedia, dass ZDF als erstes die Sopranos ausgestrahlt hat in Deutschland. Ach, hör auf, okay. Ich glaube, ich weiß es auch, da hat Tommy Walsh mal davon gesprochen, dass er sich das nachts anguckt. Ich glaube, es war kein prominenter Sendeplatz. Mhm. Der hat immer von den Sopranos geschwärmt und irgend so eine Gerichtsserie, aber nicht Law and Order. Das Intro ist auch schon so cheesy, ne, von Law and Order. Also ich habe ja dieses Jahr da eine neue Serie gefunden für mich, die richtig gut war. Das war eine Showtime-Serie, die auf ZDF Neo ausgestrahlt wurde. Das ist House of Lies. Das war auch eine richtig gute Serie, bis jetzt. Sag mal, nutzt du ja. Dings hier? Nee, du nutzt ja Telekom-Dingsbums da. Ja, Entertain. Ja, genau. Nicht Watch Ever. Nee, Love-Film habe ich. Stimmt, du hast auch Love-Film. Ja. Ja, ich muss da nochmal Watch Ever, muss ich mir nochmal durchgucken. Watch Ever ist eigentlich das, was würde so viel Sinn machen für mich. Ja, House of Lies, das müsste man eigentlich auch mal. Aber das ist halt übel schwer, speziell auf Sky, da den Einstieg zu kriegen, weißt du? Du musst halt mega die erste Folge von der ersten Staffel abwarten. Wie heißt denn die Serie, die jetzt exklusiv produziert wird dafür? Oh, für wen wird das exklusiv? Für. Oh, was habe ich jetzt neulich? Hab ich das nicht, hast du das nicht erzählt, Chris? Ja, was denn? Irgend so eine Serie exklusiv für Xbox oder irgendwas da gemacht wird? Ja, Halo. Nee, das meine ich nicht. Meinst du für Amazon, Zombieland? War das? Hast du mal über sowas geredet? Ja, aber es ist schon eingestellt. Oh, ja, ich meine, vielleicht auch was anderes, ist ja egal. Ich will eigentlich nur mal wissen, hier bei diesem Watch Ever, kann ich da nicht irgendwo eine Liste mal sehen? Ah, hier, alle Serien. Das ist ja von Dienst zu Dienst unterschiedlich. Der eine Dienst hat die Serie exklusiv, ja, der genau. andere hat die Serie exklusiv. Das liegt an Kabel-Networks. Watch Ever hat CBS und so. Die haben halt Fat Power und dann. Ja, ich sehe gerade. Prinz von Bel Air. Weeds. Den wollte ich auch schon immer mal gucken, Weeds. Die ersten zwei Staffeln sind gut, danach wird es schlechter. Gibt ja nicht viele Staffeln. Gibt's nicht hier gibt es nur die erste. Also bis jetzt. Dann Californication wollte ich mir auch schon immer mal angucken. Dexter wollte ich mir immer schon mal angucken. Anger Management wollte ich mir immer schon mal angucken. Oder wollte ich mir mal angucken. Pixar ist mit dabei. Anger Management, erste Staffel. Big Bang Theory wollte ich mir natürlich auch immer mal angucken. Warehouse wollte ich mir. Also da sind auf jeden Fall schon die erste Seite, macht schon Lust. Twin Peaks wollte ich mir auch immer mal angucken. Da habe ich mir den Piloten angeguckt und ich war verstört. Ja, das ist ja auch richtig so. Das ist eine der besten Serien ever. Habe ich damals zur Erstausstrahlung mit meinem Vater geguckt. Okay, ich würde es jetzt nämlich nicht weiter gucken. Warum? Fand's Hardcore-Scheiße, wenn ich was. Nee, schon wird, also vielleicht liegt es da auch daran, dass es Serie? Wann wurde die in Deutschland ausgestrahlt? 90? Das kann nur gewinnen, wenn es älter ist bei mir. Ja, aber es ist sehr abgehoben, ne? Ach, ich weiß nicht, wenn ich diesen kleinen. Also ich werde es also zeitnah erstmal nicht gucken. Da musst du dir auch die Zeit nehmen, das wirklich mal durchzugucken, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja, kompletten Kurzfilme von Pixar, weiß ich nicht, Ja, die musst du mit Miechen gucken. Großartig. Dann Tatortreiniger gibt's. Ja, da haben wir jetzt die zweite Staffel angefangen, ich und Sandra. Die genau, erste die gibt's da. Staffel 2. Schon wahnsinnig geil, ey. Staffel 2, genau, die gibt's. Twin Peaks. Sopranos Staffel 6. Ich bin jetzt gerade nur bei Neuheiten. Muss mir erstmal ein bisschen zurechtfinden. Das ja, aber du musst auch, ich finde, man muss auch mal eine Vintage-Serie eine Chance geben. Ja, ich sag ja, ich finde ja auf jeden Fall hier Twin Peaks wäre zum Beispiel was. Ja. Harper's Island, hat das nicht irgendjemand von euch mal erzählt? Mm-mm. Nee. Hab ich nie gesehen. Okay. The Wire, klar, muss man sich auch mal angucken eigentlich. Aber das kannst du nur mit Untertitel gucken. Doctor Who will ich mir eigentlich auch mal angucken. Da hast du aber viel Aven nachzuholen. Mensch, da können wir Christian gucken. Edge meine ich. Edge, ja. Tiergartenbande. Was für Mia. Speer und Er. Ja, hast du nicht gesehen am ZDF? Speer und Er? Mhm. Ja. Will mir, glaube ich, nie angucken. Bin ich so enorm voreingenommen. Das bedeutet ja nicht, dass man sich was nicht angucken kann, oder? Doch, also wenn ich sowas höre, ist der Titel, der macht bei mir dann wirklich was aus, komischerweise. Was ist ein Category 7 oder Kategorie 7? Kenn ich auch nicht. Also ist auch ganz schlecht bewertet. Sopranos Staffel 5 haben sie neu. Mhm. Sex in the City, okay, die habe ich ja eh alle. Der Krieg, habe ich wirklich alle. Ja, ja, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich habe auch alle gesehen. Was? Nurse Jackie haben sie? Ja, ich wollte jetzt einfach mal mitmachen. Mia and Me, hey! Wildes Deutschland. Wildes Skandinavien. Mhm. The Wire, die Alpen. Also was ich ein bisschen blöde finde, muss ich jetzt ja mal gleich sagen, ist, dass die jede Staffel einzeln auflisten und nicht sagen, hier, Anger Management Staffel 1 bis 5, oder, also 2 oder was, da gucken, was da ist. Die haben ja vielleicht noch nicht alle. Bei Love-Film auch eine Katastrophe. Ja, aber man könnte es ja dann 1,3, 4, 5, genau. Irgendwie, also das finde ich eine Katastrophe. Guck dir dann mal Anger Management Staffel 1 an, dann bin ich mal auf dein Urteil gespannt. Ja, mache ich sowieso nicht. Kennst du mich schon gesehen? Weißt du, ich will das machen, und? Aber... Es ist sehr gut. Achse. Die haben sehr auf gut. Achse. Oh, das würde ich mir auch nochmal angucken. Schimanski. Ja, kommt scheiße. Wieder. Na los, komm. Wir gucken. Also ich gucke jetzt nur die neuen Sachen. Ja. Curb Your Enthusiasm, also das ist auch was ich mal gucken würde. Dexter, so wie Dexter auf alle Fälle. Ich will, also das ist auch sowas, was ich unbedingt noch sehen will, Dexter. Da ist Sandra ja gerade auf die 8. Staffel heiß, die kommt ja jetzt bald. Aber ich habe sie schon mir das Ende durchgelesen, weil ich weiß, ich gucke keine 8 Staffeln, weil viel Bullshit auch dabei sein soll, aber der Plot als solches ist halt großartig, ne? Diesen Wise Guys, sagt euch das was? Nee. Ist eine Mafia-Geschichte irgendwas. Habe ich noch nichts von gesehen. Die Schlümpfe. Breaking Bad ist Staffel 5. Aber wahrscheinlich dann auch die anderen. Stimmt. 21 Jump Street, die ganz alten. So, dass du Breaking Bad nicht weiterguckst, bin ich ein bisschen auch enttäuscht. Ja, das kommt vielleicht noch. Aber jetzt mal hier, 21 Jump Street, die alten Folgen sind doch toll. Ja, deswegen habe ich das auch gerade so mit so einem Schmunzeln gesagt. Ja, das ist doch das, was im RTL vor einem Programm lief, als man jung war. Das ist, weißt du, solche Sachen, die kannst du dir halt einfach mal angucken. Ja. Ja. Und egal welche Folge. Übrigens, jetzt habe ich mich, glaube ich, für Watch Ever entschieden. Wegen den Serien, definitiv. Nee. Ich bin jetzt auf Filme gegangen und den ersten Film, den ich sehe bei Watch Ever, ist mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten. Na, jetzt das aber. Die habe ich schon mal gesagt, Chris. Du müsstest es wissen. Dein Lieblingsfilm aller Zeiten? Mein das ist halt dieses dänische Ding, ne? Ja. Oh, fuck. Ich weiß den Namen aber nicht mehr. Das Fest. Ja, fuck. Also jetzt muss ich eigentlich zuschlagen. Das gibt's ja gar nicht, oder? Also das Fest ist ja nun wirklich nicht unbedingt ein Film, den man prominent auf Seite 1 abbildet. Das zeigt natürlich schon Charisma. Jetzt klicke ich mal auf Neu im Programm. Das ist zugegebenermaßen dann etwas... also ich fange mal an. Ist denn Drive bei dir auch in den Top 5? Ja, ja. Also ist Top 5 bedeutet nicht, dass es nur 5 Filme gibt. Das ist mehr so symbolisch gemeint. Mhm. Weißt du, weil wenn ich so nachdenke, gibt es bestimmt... Ja, 50 aber, Top 5 Filme, ne? Ja, genau. Aber ja, ist definitiv einer der besten Filme, die ich je geguckt habe. Aber hört euch mal kurz die Neuheiten bei Watch Ever an. Ja. All Beauty Must Die. Super, mit Ryan Gosling. Wahnsinnsfilm, gucken. Okay, aber Neuheiten, ja. Blind, würde ich sagen. Blind Date. City Hall. Ja. Crusader. Kenn also ich das Cover sagt mir irgendwie 19... Ist das sowas wie Sharktopus? Ja, wahrscheinlich. Wesley Snipes in Hard Luck. Bist du neu? Mhm. Wie heißt der? Hard Luck. Wie, von wann ist der? Boah, das kann ich hier nicht sehen, aber okay. Es ist Wesley Snipes, 90er Jahre, ja. Okay, weil er hat ja vor seinem Knastbesuch einen Film abgedreht, den hat er jetzt rausgebracht. Okay, aber Money Train war es nicht, denn der ist auch neu bei Watch Ever. Natürlich, ja, sicher. Nebel des Grauens. Ich mag Money Train. Night. Passwort Swordfish. Also bis jetzt ist kein Film, den ich mir angucken würde. Oh, bei Passwort Swordfish sieht man Halle Berrys Brüste, glaube ich. Ich weiß, da war ich sogar einer der wenigen, die den zum... Es war ja so, da habe ich ja noch im Kino gearbeitet. Und Passwort Swordfish sollte im September 2011 1 kommen. Und den haben sie dann zurückgestellt wegen dem 9-11-Ding. Mhm. Wir hatten den schon da für die Premiere. Und habe ich mir den selber angeguckt. Mhm. Und habe jedem erzählt, ey, im Passwort Swordfish, da seht ihr die Titten. War ich ganz stolz, dass ich das wusste. Jetzt habe ich endlich. War es also ein ultimativer Spoiler, ja? Ja. Ja. Absolut. Und hab damit die Kassen klingeln lassen bei uns im Kino. jetzt habe ich einen Film gefunden, den ich auf jeden Fall gucke. Frankenfisch. Frankenfisch, ja. Ich habe Sandra Frankenweenie geschenkt. Weiß nicht, was das ist. Little Odessa sagt, oh nee, hat ganz schlechte Bewertung. Weil ich sehe gerade, da macht Ding mit Tim Roth und jetzt dachte ich, dass der gut ist. Ja. Und Edward Fol- Wenn du gleich mal so weit bist bei deinen neuen, kann man ja mal im Gegensatz dazu die Love-Film neu. Hayaten. Das können wir dann aber gleich offline machen. Ja, genau. Ja, aber bei Love-Film ist ja, sag ich mal, ich finde, das ist schwierig zu vergleichen. Ja. Weil bei Love-Film bringt für mich On-Demand-Only keinen Sinn. Ne, vor allem finde ich, dass Watch Ever viel mehr Serien, also auf Serien Absolut. Abzieht und das mit diesen Filmen wirkt auf mich irgendwie so, ja, haben wir halt auch mit dabei. Aber ja. Da bemühen die sich, glaube ich, auch überhaupt nicht. Du musst halt nichts. Nichts. Du musst halt Love-Film nutzen, wenn du auch die Dinger nach Hause schicken lässt, weil dann ist es der Wahnsinn, weil du kriegst halt alle neuen Filme nach Hause. Ja, das glaube ich, dass das dann gut ist. Aber wenn du jetzt hier guckst, ja, bei Watch Ever, kann ich dir mal die meistgesehenen Filme vorlesen, dann weißt du schon Bescheid. Auf Platz 1 ist Zombieland. So gut. So, auf Platz 2 ist All Beauty Must Die und dann geht's los. Okay. Scary Movie 4, Cargo, Mr. and Mrs. Smith, Night, 13... Essence oder was der Kuckuck? Cargo. Dann Intimacy, Pelham 123. Ja, ist Iron gut. Das wird übrigens auch James Gandolfini mit. Kleiner ja, das weiß ich mit dem Zuchter. Das ja. Habe ich schon zweimal angeguckt. Als Bürgermeister. Genau. Iron Man 2. Mhm. Also, ich will jetzt gar nicht weiterlesen, weil die Filme, die mir hier vorgeschlagen werden, also oder die Top 10, das kommt mir vor wie. Also, das. Das ist halt wie ganz komisch. Also, das ist halt kein neuer Film. Also, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das Cargo der neueste, glaube ich, ne? 2011. Keine Ahnung, da kann ich dir gar nichts so sagen, aber. Mark Wahlberg, guter Film. Guter Film. Ja, es gibt mit Sicherheit, aber trotzdem, du weißt ja, wie das ist jetzt abends da und dann möchtest du halt mal jetzt einen geilen Film gucken. Genau, ja. So. Aber ich muss für mich unterm Strich gucken, was macht für mich am meisten Sinn. Weil dieses mit diesem DVD, was du sagst, ist schon klar, ist schon gut. Aber liegt bei mir dann wahrscheinlich auch oft rum. Ja, du musst ja einfach nur vornehmen zu sagen, ich gucke halt, wenn ich die Freizeit habe, gucke ich mir den Film an. Ja. Darauf musst du dich einlassen. Dann das funktioniert. Ja. Ich nehme mir das Angebot zum Beispiel wahr, dass ich nur einen Film nach Hause kriege, nicht gleich zwei. Ja, aber mir wäre es lieber, wenn ich dasselbe Angebot online hätte, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt. Ja, dann musst du aber deutlich mehr bezahlen. Da musst du ja schon Maxdome oder sowas machen. Nee, das habe ich schon mal gehabt. Das ist eine Katastrophe. Ich hätte Maxdome. Das ist letzte Scheißdreck. Ja, ich könnte es halt auch direkt über die Telekom machen. Mach's ja auch nicht. Ich habe mich jetzt Solarfilm entschieden. Das war okay. So, und mir ist immer wichtig als Konsument, dass ich sagen kann, jetzt will ich einen Film sehen. Jetzt will ich den und den Film sehen. Den will ich jetzt sehen. Mhm. Ja, dann kommt nur iTunes in Frage. Ja, und das ist natürlich dann wieder viel zu teuer, also im Vergleich zu Love-Filmen und Pipapo. Also irgendwo musst du dich einschränken. Entweder du bezahlst richtig viel Geld oder du bezahlst nicht so viel Geld und dir wird mehr oder weniger vorgegeben, was du siehst. Ja, das sind deine... Oder du sagst halt, ja gut, dann hol dir halt nur Watch Ever und... Oder du kannst ja Watch Ever und Love-Film theoretisch machen, aber Ja, wie ich zum Beispiel. Ja, aber es ist halt, für mich würde es sich nicht lohnen. Weil, wie gesagt, ich gucke ja jetzt, ist ja nicht so, dass ich kein Wrestling weiter gucke oder so. Ich gucke ja trotzdem alles, was ich gucken kann. Vor allen Dingen jetzt mit dem größeren Display. Ja doch, das macht schon was aus, ob du es auf dem Mini guckst oder... Ey, auf iTunes wird der Marine 3 gefeatured. Oh, das ist ja schrecklich. Gucken wir, sogar alle drei Teile werden gefeatured. Oh, wow. Die Trilogie, endlich. Zum Kaufen 13,99, zum Leihen 4,99. Ist völlig geistesgestört. Ich glaube auch nicht, dass das von Apple oder so ausgeht, diese Preisgestaltung. Ich glaube, das kommt... Ja, das Spiel ist Gott sei Dank vorbei. Boston Marine, der erste Teil, Pocho, 4 Euro ja. Zum Leihen. Ja, der ist ja ein super Film. Ja, pass mal auf. Und zum Kaufen 10. Ja. Warum ich mir lieber eine Packung kippen? Ja, aber das geht doch nicht. Du kannst doch nicht den Marine 1 für 10 Euro verkaufen online. Den kannst du. Du siehst doch, dass es kann. Naja, aber weißt ja, was ich meine. Also eigentlich, ja. wenn du den hier für 3 Euro hinstellst zum Kaufen, okay. Würde ich auch gerechtfertigt finden, weil die haben ja schon verdient mit diesem Film. Dass der da online ist, ist ja ein Abfallprodukt. Ja. Ist ja so. Die haben ja keinen zusätzlichen Aufwand. Das finde ich eine Frechheit. Du, der zweite Film mit Ted DiBiase ist ein okayer Actionfilm. Gucken, wie der bewertet ist. Bestimmt gar nicht, weil ihn keiner gesehen hat. Könnte gut sein. Nee, 63 Bewertungen tatsächlich. Besser als der erste? Nee, genauso 3,5 Sterne. 4,5 Sterne. Nee, 3,5 Sterne. 3,5 Sterne, naja, also. Ja gut, aber guck, du sagst schon wieder, ja, also, aber 5 Sterne ist maximal, also das ist überdurchschnittlich. Ja, deswegen. Das ist ja auch der Quatsch bei dieser Podcast-Bewerterei, dass da immer gleich so 3,5 Sterne, oh Gott, der muss ja scheiße sein, der Podcast. Sage, nein, verdammte Scheiße, der ist überdurchschnittlich gut. Der ist nicht hervorragend oder spitze, sondern da sind halt noch irgendwelche 5 Vollhuren dabei, die der Meinung sind, irgendeine Fotze daraus zu wichsen, weil sie selber nicht die Eier und die Macht haben, was Gescheites zu machen, wollen sie irgendwas anderes anficken. Aber den scheiße ich schon noch in die Fresse. Schön, ja. Schön. Ich sehe gerade, ihr habt auch mittlerweile, ach nee, das ist ja wieder, ich dachte gerade 4 Bewertungen, aber die kennen wir ja alle. Ja. Egal. Ist auch völlig wurscht. Bewertungen sind überbewertet. Ricky, konnten wir dir ein bisschen weiterhelfen mit deiner Entscheidung? Love Film oder Watch Ever? Ich glaube, es ist Watch Ever, oder? Wenn ich die Filmliste sehe, dann ist es absolut nicht Watch Ever. Kann man denn irgendwo Love Film sehen, was man auf der App zur Verfügung hat aktuell? An du kannst auf lovefilm.de gehen und gucken, was es im On-Demand gibt. Ja gut, das ist... Achso, das ist ja App. Wo geht das? Das schicke ich dir im Moment. Am besten Falle. Ah, hier, Video on Demand, ich hab's. Best of HD, nicht zu verzollen, Half Nelson, fabelhafte Welt der Amelie, Lars und die Frauen, I am Legend. Neue Serien auf Lovefilm, Hustle, Inspector Gadget, Doctor Who, Iron Man 2 gibt's, Hangover, Gilmore Girls. Ah, Melly würde das, glaube ich, sofort gucken. Die hat schon alle Gilmore Girls. Gegilmort. Haben die Sopranos? Nee, nein. Wie ist das bei Lovefilm? Wenn ich das On Demand gucke, kann ich da die Tonspur wechseln? Nein. Ich glaube nicht. Geht es bei Ding? Watch Ever? Watch Ever. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Für mich. Sopranos haben die auch nicht auf DVD. Mm-mm. Ja, die Auswahl an DVD-Filmen ist natürlich schon geil. Da bin ich jetzt gerade drauf. Ja, du kannst halt auch alles vorbestellen, ne? Ja, da könntest du. Ich habe jetzt einen Trailer zum Beispiel gesehen von einem Film, der so beiläufig sicher nie mehr in deutschen Medien erwähnt wird, ist hier This is the End. Und den kannst du jetzt aber schon vorbestellen bei Love, obwohl der jetzt erst ins Kino kommt. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr drüber nachzudenken, dass ich mir den irgendwann leihen will. Ich klicke den einfach an und dann kommt er irgendwann. Das ist hier etwa der mit dem Hollywood-Apfel-Extrakt, ne? Wo die Welt untergeht. Auf der ersten Seite hätte ich schon so viele Filme, die ich jetzt hier mir bestellen würde auf DVD. Ja, meine mit den ganzen Katastrophenschauspielern. Ja, genau. Ich guck mal gerade, ob ich ihn auf Anhieb finde. Ja, ich hab's ja schon. Hm. Also Franco kannst du alle in den Arsch ficken. Dieser komische, Obwohl Franco ist auch Bullshit geworden. Der komische Arnold Schwarzenegger-Film da, der... Last Stand? Ja, muss ja auch nicht so besonders gut sein. Wie, hat eigentlich einer von euch die Vermessung der Welt gesehen? Nein, mit Florian David Fitz, ne? Das ist ein deutscher Film, nicht wahr? Ja, aber hör doch auf, Mensch. Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich habe da nämlich so eine Endlosschleife gesehen, als ich mir irgendwas bei Sky bestellt habe und dann auf den Sender da geschalten habe. Dann kam irgendwie 5 Minuten lang Werbung für diesen Film. Und ich dachte mir so, dass man daraus bestimmt eigentlich einen guten Film machen könnte. Absolut. Mit tollen Bildern. Absolut, aber mit einem richtigen Team dahinter und richtigen Schauspielern bestimmt, ja. Einigen mit richtig Geld mal. Vor allen Dingen das, ja. Obwohl, die deutschen Produktionen sind ja jetzt sind schon billig, aber nicht, also, weißt du? Da kann man, denke ich mal, müsste man schon fast ein bisschen mehr. Ist auch komisch, dass das Deutschland nicht hinbekommt. Wahnsinn, ja, ja. Ja, aber das ist auch immer, wenn du die ganzen Schauspieler in irgendwelchen Talkshows hörst, das sind immer, die kommen überhaupt nicht... Die denken schon vornherein, sie sind was Besseres, sie sind Künstler und naja, das geht mir so auf den Sack, dabei können die gar nichts vorweisen. Wir haben 5 Schauspieler, die spielen in jedem Film mit und es ist einfach lächerlich, Alter. Ja, das ist halt so ein Gemauschel hintenrum, glaube ich auch. Also weißt du, da wird sich halt gegenseitig zugescharrt so ein bisschen. Ich glaube, du hast es echt schwer, dich da... Als Schauspieler, wahrscheinlich ist es in Deutschland genauso, aber... in den USA genauso, aber... Ich sehe gerade, wir haben von den Sopranos bei Watch Ever tatsächlich nur Staffel 5 und 6. Mm. Verstehe ich ja nicht ganz, warum das so ist. Dann sind die anderen Staffeln immer zwischendurch exklusiv irgendwo. Oh Katze, dreh nicht durch. Das ist aber scheiße. Oh. Und Chris, du sagst, Sopranos haben die ja nicht, wa? Bei Watch Ever. Bei Watch Ever? Bei Lauffilm. Ja, als DVD schon, aber dann musst du ja dir so einen Scheiß da ausfüllen. Post, ja, das ist mir egal, also das ist so eine Kacke, also wenn ich das mache, dann will ich das richtig haben. Da will ich nicht hier mit dem Film, darf ich nicht ausleihen, weil ich noch 14 bin in ihrer Darstellung. Das ist, also da gehe ich einmal zur Post und dann leck mir am Arsch. Also, genau. Das ist, da scheiße ich drauf. Aber das Ding ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich eine DVD leihe und ich leihe mir jetzt Soprano Staffel 1 aus, dann muss ich die erstmal zurückschicken, dass ich dann die zweite kriege. Genau, richtig. Sprich, ich gucke die mir heute an, schicke die am Montag zurück. Die kriegen sie am Dienstag, schicken am Mittwoch mir die zweite Staffel und am Donnerstag kann ich dann, wenn ich Glück habe, die zweite gucken. In der Regel ist es vielleicht sogar schon Mittwoch. Vielleicht sogar schon Mittwoch, genau. Ja, das ist schon wieder scheiße. Das ist schon wieder so scheiße. Weil der da ein Delay hat, 2 Tage oder was? Weil ich nicht gucken kann, wann ich will. Das ist für mich wirklich, also ich kann das nur mal wieder sagen, mit Kind ist das wirklich das A und O, um Fernsehen zu gucken oder um irgendwas zu gucken. Du musst Aber wenn du das jetzt jeden Sommer machen willst, würde ich dir einfach die Mafia-Box empfehlen. Ja, bin oder ich. Oder 60 Tage kostenlos, kein Problem. Da bin ich aber zu knauserig schon wieder. Ja, aber die kostenlosen Geschichte, Pocho, das ist doch nur, ist auch nur eine DVD dann, oder? Ja. Mhm. Ja, Sopranos, diese Super-Pack-Ding, da habe ich mir auch schon überlegt, aber warum gibt es denn sowas nicht digital zu kaufen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich würde 100 Euro dafür bezahlen, kein Scheiß. Wenn es das digital gäbe mit noch so ein paar Behind-the-Scenes-Scheiße und ein paar Outtakes oder was, nicht Outtakes, nicht, aber irgendwie so ein paar Interviews oder so, das würde ich sofort, ich würde sofort 100 Euro an iTunes bezahlen, sofort. Keine die Box kostet mit allen Staffeln 56,97 €. Ich würde 100 bezahlen bei iTunes. Wenn ich Sopranos komplett kriegen würde und noch ein bisschen Zusatzmaterial würde ich schon gerne noch dann haben. Also nur die Staffeln, das ist mir dann, aber... Soprano, ich weiß, ich habe schon mal geguckt, es gibt gar nicht Making-of-Viele im Internet. Ich habe wirklich schon ein paar Mal auf YouTube gesucht. Es gibt immer mal wieder so Kleinigkeiten, aber nie so ein richtiges Ding gibt es irgendwie nicht. Mich wundert auch, dass es nicht so ein Internet-Movement gibt, sage ich jetzt mal, wie es zum Beispiel ja bei Twilight oder so das gibt. Dass ich da so Sopranos sag, oder was? Ja, dass da viel mehr so von so Fangruppen ausgeht, die dann... Ah, wenn du danach suchst, findest du das auch. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Du findest mit... Das ist ja sehr seltsam. Wenn du die abgedrehteste Band zum Beispiel nimmst oder Gruppierung, Wrestling, die du je gehört hast, und das werden die werden ja bei dir auch jemand sein, der die wirklich fast niemand kennt. Und weil du jetzt ein ziemlich tiefes Wissen hast, glaube ich, was Musik angeht. So, und wenn du das dann suchst, findest du trotzdem eine Fangruppe dazu im Internet. Ja, das stimmt schon. Ne? Ja, die Soprano-Staffel da, die Aber wie gesagt, der Punkt ist halt wirklich, ich müsste, um mir die zu holen, muss ich mir einen DVD-Player kaufen. Und ich hasse das. Kannst doch am Rechner gucken oder mit dem Rechner mit dem Fernseher verbinden. Er hat doch kein Laufwerk am Rechner. Doch. Ja? Du wirst doch ein Laufwerk haben, denke ich doch auch, ja. Ja, aber ich brauche ich nicht. Wieso hast du denn ein Laufwerk am Rechner? MacBook Pro hat natürlich ja das ein CD-ROM-Laufwerk. Ja? Na klar. Ein DVD-Laufwerk, glaube ich sogar. Ja, meine ich ja. Ach, doch keine Fotze. Den benutze ich auch nie. Total, das ist ja der größte Bullshit. Das hat aber nur so einen Einschubteil, ne? Also da kommt keine Schublade raus, ne? Nee, genau. Schiebst nur das Ding so rein. Nee, das benutze ich auch nie. Ich will digital, ich will alles digital, aber wie gesagt, bei iTunes, jetzt gucke ich nochmal, wir haben es ja auch billiger gemacht mittlerweile, war eine Staffel 20 Euro. Und das ist noch nicht mal mit beiden Tonspuren. Was? So sieht aus. Mittlerweile gibt es die als HD, eine Staffel, 39 Euro, das ist geistesgestört. Jetzt. Erste Staffel 9 Euro bei Amazon. Das ist völlig geisteskrank und das ist das große Problem hier. So, und dann kriege ich die nur mit der deutschen Tonspur. Als SD 2099, als HD 3887. Ja, lächerlich. Ja, ich sag trotzdem, ich glaube nicht, dass das von iTunes ausgeht. Ich finde es sowieso noch lächerlich, sowas in SD überhaupt anzubieten heutzutage. Ja, das ist auch so ein Ding. Das ist ja überhaupt kein größerer Aufwand, was die da... Also. Nein, und das Schlimme ist, ich bin heute durch einen Rewe bei mir spaziert am Ort. Und die haben ja auch immer schon mal so Elektroangebote. Da verkaufen die da echt noch Fernseher, die HD-ready sind. Ja, okay. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Das ist so eine veraltete Technik. Das ist eine Frechheit, sowas einem Kunden anzubieten, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und das kannst du dir auch genauso bei Pay-Per-Views fragen. Warum kostet denn bitteschön ein HD-Pay-Per-View mehr als ein SD-Pay-Per-View? Das muss mir auch mal einer sagen. Das ist doch gar nicht der Fall bei Sky. Was? Ich zahle nicht mehr für HD als für SD bei Sky. Bei Ding ist es nicht mehr so bei Sky, aber oder was heißt nicht mehr so, aber in Amerika zahlst du doch mehr. Stimmt, so ist es ja. Du zahlst doch immer einen Aufpreis in Amerika. Ich zahle 15 Euro. Ja, du. Aber. Bis ab. Nö, jetzt ja auch nicht mehr. Du und die 100 anderen, die sich die Pay-Per-Views kaufen. Ja, maximal. Ah, guck mal hier, der Chris und der Ding und der haben wieder bestellt. Die werden sich aber wundern, wenn ich morgen ausnahmsweise mal nicht bestelle. 35% Gewinneinbruch. Was ist da? Ruf mich direkt an. Guck mal, Chris, komm, mach mal 7. bitte, bestellen Sie wieder, wir müssen die Quote halten. Ja. Ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn die Verträge nicht verlängern. Mit WWE und Sky? Würde mich nicht wundern. Für Sky ist es wahrscheinlich viel zu viel Nische. Ja. Also die werden sich da mit Sicherheit nicht aufopfern für. Nee, mit Sicherheit nicht. Wenn der Preis nicht stimmt, sagen die, fick dich und tschüss. Vielleicht haben sie da auch so einen Deal wie bei TNA, kriegst du geschenkt. Also in den USA kostet die HD-Version 30 Dollar. Ist auch okay, ist aber noch okay. Weißt du, nee, ist auch nicht okay. Ricky, Pocho. 20 Euro. Ich werde das Ding jetzt mal halbwegs offiziell beenden. Hast du jetzt aufgenommen die ganze Zeit? Ja, sicher. Ach so. Ja, hallo. Ich habe im Podcasten aufgehört, wollte ich noch kurz sagen. Ja, naja. Aber, Ricky, Mensch, dass du nochmal hier in den Stammtisch reinschaust, wäre doch eigentlich eine Freude, kann man fast sagen. Und du, die SD-Variante, aber ich verkaufe mein Mikrofon jetzt, die SD-Variante kostet 20 Dollar. Da sind wir dann schon, weißt du? Ich überlege mir ja auch, ob ich mit meiner neuen Gmail-Adresse einen amerikanischen Account machen soll. Ich wüsste nämlich nicht, warum ich einen deutschen Account haben möchte bei iTunes. Genau. Ich habe noch keinen richtigen, also was gibt's denn, was ich ein gut Sky und so war? Das wäre es halt. Aber gut, mit der nächsten Konsole werde ich mir auch keinen deutschen Account mehr machen, das ist definitiv. Aber insgesamt hast du halt viel mehr aus. Du kannst die ganze WWE-Scheiße bei iTunes dir holen. Genau. Also ich werde für die PS4 werde ich mir keinen deutschen Account machen, das ist sicher. Muss ich doch irgendwie so eine Scheiße da kaufen, wa? Ich esse gerade eine Mozartkugel, will eine? Wow. Ich habe gerade eine gemacht. Guck mal, da kannst du hier WrestleMania 29, kannst du schon kaufen. Habe ich mir bei LaFilm ausgeliehen. So, kostet bei iTunes 19 Dollar in der HD-Version. Mhm. Und als SD 14,99, 10 Euro. Das ist ein Wort. Da kann ich mit leben. Ich glaube, man muss einen englischen Account machen. Ich muss mich da schlau machen, wie das okay. geht. Ricky, sagst du Tschüss? Tschüss. Ja. Poccio, du sagst jetzt mal ein bisschen ausgiebiger Tschüss. Ja, Poccio erinnert mich wahnsinnig an. Auf dem Bild hier bei Google Plus erinnert er mich unglaublich an irgendjemanden, den ich kenne. An was erinnert dich denn mein Bild bei Google Plus? Verachtung ist es. Pure Verachtung. Poccio, sag schnell Tschüss, bevor er noch weiter quatscht. Italien, ich sag Tschüss, Holland. Bis zum nächsten Mal. Ja, nächstes Mal reden wir dann auch wieder ein Wort mehr über Fußball. Tschüss. Zwei vielleicht auch. Aber mehr nicht. Tschüss. Tschüss.